Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zur Saisonabschlusspressekonferenz des Anycasts. Wir blicken auf 50 sehr erfolgreiche Episoden zurück. Bevor ich das Wort an die Kollegen der Presse gebe, Statements hier von hier oben. Rekordspieler Renke Brun, bitte. Ja, also jetzt vielleicht mal mit einem kleinen Rückblick angefangen. Ich muss erstmal, bin ich dem Trainer zu großem Dank verpflichtet. Ich wurde jedes Spiel aufgestellt und das ist natürlich einfach ein großes Vertrauen, das mir da gegenübergebracht wurde. Und das hat mir auch in kleineren Krisen durchaus geholfen. Wenn die Trainingsleistung mal nicht gestimmt hat und man trotzdem aufgestellt wurde, das ist natürlich ein Vertrauensbeweis. Den nimmt man da als Podcaster gerne mit und das hilft auch immer dabei, immer wieder alles aus sich rauszuholen, das Beste zu geben. Und jetzt in die Zukunft geblickt, freue ich mich natürlich auf die ganzen Neuerungen mit der neu designten Webseite, die dann gestern online ging. Das ist natürlich alles ein Prozess, der auch schon länger läuft, ja. Auch gerade hier mit der Neuverpflichtung des Genossen Carter rechts von mir. Das konnte ja auch nur aufgrund unseres hervorragenden Scouting-Teams überhaupt möglich gemacht werden. Und es gilt ja auch allgemein, die ganzen großartigen Menschen im Verein, ohne die wäre das gar nicht möglich, was wir hier machen. Und worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Prozess, diese Änderungen, die da absichtlich forciert wurden, dazu da ist, um natürlich mit diesen Neuerungen auch wieder neue Kreativität freizusetzen. Und wenn man das jetzt so wie in Teilen der Presse dann doch durchaus formuliert als emotionalen Neustart bezeichnet, dann halte ich das persönlich für ein bisschen übertrieben. Aber ganz generell gilt schon, ich freue mich natürlich auf die neue Sendezeit und auf die Sendungen, die da kommen. Das wird eine Menge Arbeit, da müssen wir unsere Ärmel hochkrempeln. Das wissen wir natürlich alle. Wir dürfen aber eins nicht vergessen und das ist, dass wir verdammt nochmal den schönsten Job der Welt hier haben, ja. Wir sind sehr privilegiert. Vielen Dank, Renke, für das Statement. Cornelis, du bist in der Saison neu verpflichtet worden. Mhm, ja. Mhm. Wie hast du dich integriert gefühlt? Ja, also das ist schwierig in so einem etablierten, also in so einem Team, also seine Rolle zu finden. Für mich war das, da musste ich mich dann durchbeißen, aber ich glaube, dass das jetzt eine gute Phase, da kommen wir jetzt rein. Das wird jetzt gut. Und also da darf man auch nicht. Also ich möchte nicht in Selbstmitleid mich ergehen, das ist überhaupt nicht meine Art, das kenne ich von mir so gar nicht. Aber die ersten Probesendungen, die waren für mich total vielversprechend. Ich habe da einfach auch alle Formulierungen getroffen, die zu treffen waren. Das hat wirklich gut funktioniert im Team, ganz toll. Und ich denke, ich habe mittlerweile auch ein tolles Vertrauensverhältnis. Das funktioniert, das macht Spaß. Und auch zum Trainer kann ich jetzt mit dem Vertrauen, haben wir da auf jeden Fall schon aufbauen können. Ich weiß, dass eine Erwartungshaltung mir gegenüber besteht, die ist sicherlich nicht klein, vielleicht auch sogar groß. Also vor allen Dingen wegen der Ablösesumme, die Sie wissen ja, wie sie war. Und ich weiß, ich kann da einiges an Erfahrung, also auch aus Auslandssendungen, da habe ich wirklich viel lernen können. Das bringe ich mit und das bringe ich in dieses Team jetzt hier also vollständig mit rein. Es haben ja auch alle etwas davon, dass der Druck jetzt auf 6 Schultern verteilt wird, genau. Aber vom Feeling her, glaube ich, habe ich ein ziemlich gutes Gefühl. Das finde ich gut. Eine Nachfrage, Cornelis. Ja. Letztes Jahr warst du bei der Sondersendung mit einem Beitrag vertreten. Dieses Jahr hat es für eine Nominierung nicht gereicht. Die Presse hat schon viel drüber geschrieben, das wissen wir. Möchtest du da kurz noch was dazu sagen? Ja, also persönlich bin ich natürlich sehr enttäuscht, aber die Aufstellung, die liegt, also das liegt beim Nationaltrainer, der die Sendung plant. Und ich möchte dem großen Trainer da einfach nicht in seine Planung reinreden. Das ist einfach so, das geht nicht anders. Ich stehe derzeit zur Verfügung, das ist klar, auch wenn sich da jetzt was ändern soll, also wenn da noch Plätze frei werden und versuche mich durch meine Leistung, biete ich mich auf jeden Fall erneut an. Es wäre mir eine richtig große Ehre, da wieder mitzusenden und es wäre natürlich schade, also so wie gesagt, das ist so ist es einfach. Okay, danke für die erschöpfenden Worte. Gern. Dennis, wie ist dein Ausblick auf die nächste Saison? Kein Kommentar. Auch danke dafür. Renke, du warst in der Sendepause verletzt, hast dich mit langwierigen Halsschmerzen herumplagen müssen, in der Reha auch den einen oder anderen Rückschlag einstecken müssen. Auch Sendungen mussten verschoben werden. Es war schmerzhaft für das ganze Team. Wie hast du diese Spielzeit erlebt? Ja, es ist natürlich schon schwer. Da sitzt du da alleine in der Podcast-Reha ohne Kontakt zum Team. Aber auch da, um wieder zurückzukommen auf den Anfang, da konnte ich mich immer aufs Vertrauen des Trainers verlassen. Und der hat mich oft besucht und das hat mir natürlich auch ein Stück weit geholfen, die ganze Situation da zu verarbeiten. Und es gab schon Momente, in denen es mir schwer fiel, überhaupt noch an ein Comeback zu glauben. Aber ich habe schon so viel erlebt und da wird mich so eine kleine Podcast-Verletzung nicht aus der Bahn werfen. Und das war dann ja auch nicht so. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich dem Team zuletzt wieder weiterhelfen konnte an einigen Stellen, auch wenn ich erst glaube, dass ich erst in der neuen Spielzeit wieder an meine Topleistung anknüpfen werden kann. Ja, und wie gesagt, die 50. Sendung natürlich ist was ganz Besonderes. Das ist eine Belohnung für die ganze Mannschaft, denn Podcasting ist kein Einzelsport, da zählt das Team. Danke. Wir öffnen jetzt das Saalmikro für Fragen aus dem Publikum. Möchte jemand? Bitte. Erst bitte Name und Medium, bitte. Hallo, mein Name ist Floschta von der Twitter Fußballmagazin. Ich habe zwei Fragen. Was uns Sportjournalisten aufgefallen ist, dass von der Spielanlage her doch oft Kick and Rush zu sehen ist. Der lange Ball und die kurze Pointe. Wäre es nicht besser, ein bisschen mehr Tiki-Taka zu spielen? An wen geht die Frage? An Dennis. Kein Kommentar. Gut, dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Was natürlich auch sehr auffällt, ist die Disziplin im Team. Keine Pöbeleien, keine gelben Karten, keine roten Karten. Wie kann das sein? An Renke. Bitte? Naja, das ist halt der Fairplay-Gedanke. Ja? Der trägt sich durchs ganze Spiel, durch die ganze Sportart und dem wollen wir nicht nachstehen. Wir sind froh, dass wir da mitspielen. Und man weiß ja auch, es besteht immer die Möglichkeit, über die Fairplay-Wertung dann auf europäischer Ebene noch was reißen zu können. Und das ist natürlich auch ein Ansporn. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe keine. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und wir verabschieden uns. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Sondersendung Late Night. Ja, wir feiern 5000 Jahre Domestizierung des Pferdes. Und ich begrüße nochmal ganz recht herzlich zur 50. Ausgabe des einzigen Fachpodcasts für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast und es sind live von der Republika 2014 übrigens mit Publikum. Jawohl, ja. Sehr gut. Es sind dabei Dennis Mohrhardt. Moin, moin. Cornelis Carter. Einen schönen guten Tag, hallo. Ich bin Renke Brun und wie schon erwähnt, man sieht es vielleicht an dem GIF, wir feiern heute eine große Party zu Ehren des Pferdes, nochmal erwähnt, 5000 Jahre Domestizierung des Pferdes. Wir haben in der Wikipedia mal nachgeschlagen, das kommt so über den Daumen gepeilt echt hin. Das Verkehrsmittel schlechthin. Ja, sowieso. Ja. Und ohne Pferd... Ja. Ohne Pferd keine Kutsche, ohne Kutsche kein Auto und ohne Auto keine Unfälle oder so. Ja, irgendwie so. Genau, und weil es eine Party ist, gibt es natürlich auch Wein, Weib und Gesang. Und das mal auch ohne zweite Strophe des Deutschlandliedes zu sagen, es gibt Gäste, es kommen nach und nach immer so ein paar reinspaziert. Und wie das bei so einer Party ist, der erste Gast ist ja immer schon da, bevor es losgeht. Und das ist jetzt Sebastian Fiebrich, @saumselig. Schönen guten Abend. Hallo. Ja. Kurz zu dir, du hast so einen kleinen Familienpodcast. Ja, was wichtig ist mit meinem älteren Sohn. Und das Textilvergehen mit deiner Frau und deinem jüngeren Sohn. Ja, der kommt dann immer rein, wenn er mal pullern muss, ja. Genau, da geht es um den ersten FC Union Berlin hauptsächlich und sonst um viel Fußball. Ja, ein erfolgloser Zweitligist aus Berlin, aber charmant. Aber charmant. So, möchtest du was trinken? Ja, gerne, wenn du was hast. Ja, ich hätte so, warte mal, im Angebot, so Faxe 10%? Na klar. Ja, sehr gut. Ja, dann wollen wir auch direkt mal, würde ich sagen, machen wir das Ding. Ich mach das mal unten lieber, weil... Ja, stimmt, mit der Technik ist ja so... warte mal. Oh. Ah, sehr gut. Hey. Prost. So, ja, weg mit dem Scheiß. Ach, übrigens. Prost, ich bin ja Sportler, ich trinke nichts. Oh. Oh, das ist abartig. Boah. Ich habe was, das ist echt nicht lecker. Ich habe was vergessen, das hole ich mal. Unterhaltet euch mal weiter. Fällt mir gerade so ein. Was hast du denn da eigentlich da geholt? Ein Soulmate Drink. So. Mate Kick, Natural Sparkling Mate Drink. In der Dose. Ja. Mate aus der Dose, das ist die neue Zukunft. Sag mal, Prost. Faxe. Mein Vater hat das früher mal getrunken. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf euch. Pass auf, aber auch nur ein bisschen. Es tropft ja. Du musst das trinken, nicht auskippen, ne? Ja. Darf mal probieren? Ja, gerne. Ich trinke ja eigentlich derzeit nichts, aber ein Schluck muss erlaubt sein. Ja, bei Partys auf jeden Fall. Oh Gott. Wenn ihr das ausgetrunken habt, dann ist die Sendung auf jeden Fall vorbei. So viel kann man, glaube ich, sagen. Dann kann man das abbrechen, auf jeden Fall. Pfeffi. Nicht die Flasche auf die Trackpads hier. Nee, ist ja ein wenig. Ich habe Pfeffi mitgebracht. Schilkin Pfefferminz-Schnaps von der Schilkin GmbH aus Berlin. Kaulsdorf. Hellersdorf. Hervorragende Mintfrische erinnert an gute Spiritosen-Traditionen. Erinnert vor allem an schlechte Partys. Erinnert an Tradition, das ist auf drei Stufen schon von gut weg. Nie wieder Zähne putzen, ist der offizielle Claim. Möchtet ihr? Ja, klar. Möchte jemand? Ja, sehr gerne. Mach. Nein, danke. Dennis auch? Nee, ich verzichte. Nimm mal das Papier vorher. Ja, denn ich muss dann ja wohl. So, kipp mal hier ein. Ja, was sind so erst hier... Erst der Gast, danke. So, bitteschön. Was sind so alles passiert die letzte... Aus. Ups. Die letzte aus wie Zeit meistens, mit euch und bei euch. Erzählt doch mal. So. Jetzt muss auch jemand was sagen. Ich gieß ja noch hier mit dem Original. Jetzt wird's aber Klamauk, Dennis. Was denn? Ich möchte anonym bleiben. Das ist ein Videopodcast jetzt geworden. Ach, vielleicht sollten wir das noch hinweisen, erwähnen, genau. Wenn das jemand hier nur live hört, man kann das auch live sehen. Da gibt es so einen Stream. Ja, auf live.d- wir können es mit Chor sprechen. Ja, yeah. Okay. Also live.d-sendezentrum. Revolution, Anarchie. Ich hab verkackt. Das Sendezentrum. Aber die Originalzensurbrille finde ich super. Wir sind hier, ja, Prost. Prost. Ja. Prost. Was ist das denn für ein Scheiß? Mate, in der Dose. Okay. Ja. Es schmeckt aber ein bisschen nach Odol. So. Du hast ja deins ja nicht leer gemacht. Morgen gibt es Regen. Guter Punkt, Sendezentrum. Wir sind hier nicht erst seit gestern, sondern wir waren ja auch schon Montag hier, fleißig und haben beim Aufbau geholfen. Hast du da jetzt zwei Züge für gebraucht? Ich bin schon über 30, ich schaff das nicht mehr. Ah, ich merke das, sie fangen schon einige Leute an zu schwächeln. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Und Dennis und ich waren Getränke holen. Hier das war die schlimmste Fahrt aller Zeiten. Für die Crew. Erstmal hatten wir kein Auto und haben uns in so ein Multicity-Mini-Elektro-Auto-Ding. Ein Clowns-Auto? Und sind damit in die Kurfürstenstraße zu Getränke Hoffmann gefahren. Und ihr seid auch die Einzigen, die in die Kurfürstenstraße zu Getränke Hoffmann fahren. Nur um zu Getränke Hoffmann zu fahren, ja. Im Übrigen. Und haben das dann irgendwie alles noch so sortiert. Es passt, es war nichts gestapelt. Es war sogar, ich glaube, haben dass... kurz begleitete Damen beim Einpacken geholfen? Nein, aber sind auf die Straße gelaufen, als wir in Richtung Kreuzung gefahren sind. Ja. Und wir haben das alles so eingepackt. Und ich glaube, früher da immer Hotels gemietet, weil das so billig war. Und jetzt habe ich tatsächlich erst gestern oder vorgestern erfahren... ganze Hotels gemietet? Ja, ganze Hotels. Es war so billig. Ja. Und jetzt habe ich aufgefallen, weshalb das so billig das, denn das erzählt mir, das erzählte er mir, als wir auf der Kreuzung auf die Kurfürstenstraße einbogen und ich habe die ganze so gemacht. Ich wusste nicht, dass es nicht weiß, aber das war dann nochmal lustiger. Auf jeden Fall haben wir das dann einsortiert und nichts gestapelt. Ich glaube, das war sogar so STVO-mäßig so halbwegs okay. Und ich setze mich ins Auto, drehe den Schlüssel. Ach ja, wir mussten uns noch beeilen, weil wir schon zu spät waren. Eigentlich durfte hier nach 15 Uhr keiner mehr aufs Gelände fahren mit dem Auto. Wir mussten uns also beeilen, dass wir das noch irgendwie halbwegs hinkriegen. Drehe den Schlüssel um und es passiert nichts. Ja, ich denke so, was ist jetzt denn los? Oh Gott, oh Gott. Und ich sah mich schon vom inneren Auge mit dieser schrecklichen Citroën-Service-Hotline telefonieren und keine andere Antwort bekommen, als so, ja, wir schicken Techniker, aber können wir jetzt nicht machen, suchen sich einen anderen oder so. Dennis. Was denn? Ja, so geht das aber nicht. Ein bisschen Disziplin am Mikrofon, bitte. Muss man auch genießen. Nein, das kann man bitte nicht. Genießen. Ja. Und dann... Ich natürlich ganz schlau. Achte mal drauf, was das Auto spricht ja auch mit dir. Und es gibt ja auch seine Gefühle zum Ausdruck und sagt dir, was es vielleicht will und was es irgendwie für Gefühle hat, ja. Und aber da blinken dann, doch. Ja, aber es blinken ja Lichter, weil die Zündung ging ja. Ach genau, erst bin ich noch rückwärts gerollt und dachte so, ja, der Motor ist doch angegangen, weil das hört man ja nicht, ist ein Elektroauto. Man hört am Anfang immer nur so Bing Bing und dann weiß man, dass wie bei einer Mikrowelle, wenn sie fertig ist. Genau. Mhm. Und wir rollten und dachten schon, oh, es hat doch funktioniert. Und drehe so das Lenkrad und merke, scheiße, keine Servo, doch nicht an. Naja, und dann waren da so zwei Lämpchen, die symbolisierten, dass hinten die Anschnallgurte nicht eingesteckt waren. Und ich dachte natürlich, ja, es ist hier natürlich Zukunftsmobil. Da wird das nur losfahren dürfen, wenn hinten das eingesteckt ist, wenn da jemand drauf sitzt. Also haben wir unsere das erste Kind Bierkasten, das zweite Kind Club Mate angeschnallt. Ist ja auch besser so. Ja. Und ging und weiterhin nicht an. Bin ich wieder eingestiegen und habe den Schlüssel gedreht und wie gehabt, es passierte nichts. Und zwei Lämpchen weniger. Und mir begann schon so langsam der Schweiß herunterzulaufen, weil wir im Stress waren und uns beeilen mussten. Ich wusste nicht, was war. Und dann habe ich in einem Akt letzter Verzweiflung an der Kupplung gerüttelt. Gibt ja keine Kupplung. Aber das hat die Bremse getreten, einfach an diesem Schaltknüppel, der ja nur parken, vorwärts, neutral und rückwärts kennt, nochmal reingehauen. Und dann hat's gestartet. Der hat offensichtlich einfach nur nicht geschnallt, dass er schon im Parken war. Und er dachte noch im Gang. Und dann sind wir hergefahren. Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte mit einer richtig schlechten Pointe. Ja. Ist das der Punkt, wo du merkst, dass du zu alt wirst für Technik? Autos. Einfach nicht mehr verstehst, was da passiert in dieser... Ich verstehe doch, weil ich habe gerade erklärt, was da passiert ist. Also ich hätte wahrscheinlich so... Dieser Vorwurf ist doch völlig absurd. Ich hätte hektisch nach YouTube-Videos geguckt, die mir erklären, wie man dieses Auto einschaltet. Auch ein Plan. Kann man machen. Muss man wissen. Naja, selbst wenn das Auto wirklich tatsächlich abgesaufen wäre. Das kann nicht absaufen. Das ist ein Elektroauto, ein Elektromotor. Also wenn ich da Wasser reinkippe, säuft das ab. Also. Ja, aber das ist kein Absaufen im technischen Sinne, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich kann so nicht moderieren. Also ich mach's dunkler. Okay? Du machst es dann nicht dunkler. Nein. Okay, super. Nein. Alles gut. Nicht hingucken. Ein bisschen. Setz die Brille auf. Disziplin. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hatte die Brille ja wieder abgenommen. Soll ich sie wieder ansetzen? Nein. Auf. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist sie wieder auf. Ach Gott, oh Gott. Ja, okay, was? Wer wollte jetzt was sagen? Sendes wollte irgendwas sagen. Er wusste aber nicht, was er sagen wollte. Ja, das ist immer so. Redet einfach weiter. Hier, fiebrig. Ja, was? Sonntag, Saisonabschluss, Union. Richtig. Da, Fußball. Was? Oh nein. Wo ist die Klingel? Da. Mal kurz. Bitte. Jetzt ist doch gut. Was erwartet uns, um mal diese ganz tolle journalistisch formulierte Frage zu stellen? Ein emotionaler Neustart oder so. Nein, erstmal Abschied. Viele Tränen, für die man hochbezahlten Profis hinterher weint. Also mach mal dein Mikro ein bisschen näher. Ja, Entschuldigung, das war für das Bier. Ja. Also viele Tränen, die man hochbezahlten Profis hinterher weint, weil sie für viel Geld zu anderen Vereinen wechseln. Also ein bisschen absurd für Leute, die mit Fußball nichts zu tun haben, das sich so anzuhören. Und ansonsten Party und die Gewissheit, dass man dann mal lange warten kann, bis es weitergeht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. So, jetzt die Frage aller Fragen und zuerst geklärt im Anycast. Wer wird der Nachfolger von Uwe Neuhaus? Ist der Trainer. Mit Holger Stanislawski hast du ja so deine Probleme, wie man aus der vorletzten Folge des Textilvergehen-Podcasts an dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen. Muss man ja vorher erklären, dass Uwe Neuhaus entlassen wird zum Saisonende als Trainer nach 7 Jahren. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, du machst einen fantastischen Trainer und hoffe, dass du deine Bewerbung auch abgegeben hast. Nee, ich bin gerade noch im Referendariat. Die Doppelbelastung ist einfach mir nicht zumutbar. Die trainieren doch bloß ein, zwei Mal am Tag, das kriegst du doch hin. Und dann machst du irgendwie. Ich meine, das Laufpensum von Tusche, das kann ich noch, glaube ich, mithalten. Bauch ist ähnlich. Vor allem das Gewicht. Ja. Aber wie ist das so am Ball? Am Ball? Du spielst ja jetzt auch Fußball. Ja. Ich kann auch am Ball sein. Kurz. Wenn er steht. Ich hab neulich ein Tor im Training aus dem Spiel herausgeschossen. Vielen Dank. Du hast aber Mike Büskens mal erwähnt. Ja, fände ich toll, aber ich habe keine Ahnung. Also Mike Büskens ist früher mal Schalke-Spieler gewesen und hat Greuther Fürth in die Bundesliga gebracht, hat Fortuna Düsseldorf danach nicht zurück in die Bundesliga gebracht. aber ich kann nichts sagen. Also der ist ganz cool. So. Mhm. Cool, ne? Aber es hieß halt so, wir brauchen halt einen Trainer, der emotional nach außen, der das lebt und so. Und das wäre halt Mike Büskens. Also es wäre jetzt zum Beispiel nicht Friedhelm Funkel, Berti Vogts oder sowas. Oder andere eher. Lothar Matthäus ist, glaube ich, auch gerade verfügbar. Ach, das ist doch, verfügbar sind sie ja alle, wenn das Geld stimmt. Ja. Fühlt es sich so an, wenn ich über Bahnthemen rede? dieses Gefühl der, da reden scheinbar, das sind so, das hört sich schlau an, aber so gefühlt ist auch Bullshit. Ja, ist doch alles genauso. Bullshit. Also mir geht das ganz extrem gerade so. Fußball. Ja, Werbe. Und sonst? Habt ihr noch einen Hörertreff? Du musst jetzt auch mal Werbung machen. Ich bin auf der Republika ja so weit weg von Fußball. Aber wir machen ein Hörertreffen fürs Textilvergehen, für unseren persönlichen Saisonabschluss. Und zwar 14 Uhr an der Union-Tanke. Ihr kennt uns an den Hipster-Jute-Beuteln und der Fototasche. Union-Tanke ist Bahndamm Richtung Stadion rechts. Ja, das ist so eine ehemalige Tanke, da ist so ein bisschen Graffiti, da haben die Ultras so ein bisschen ihre Getränkedepots und da kann man ganz gemütlich, wenn man vom S-Bahnhof Köpenick, wenn man den denn mal erreicht hat, das ist ja in Berlin nicht so einfach, wie der geneigte Bahnfahrer weiß. Dennis, dein Einsatz? Ostkreuz, wann ist es fertig? Ja, aber die S3 fährt erst, wenn die Warschauer Straße fertig ist, das ist 2019 oder so. Okay. Ja. Jetzt hast du mir ja schon wieder einen Zahn gezogen. Ich habe mich auf 2017 oder so gefreut. Erst muss die Warschauer Straße fertig werden. Okay, also jedenfalls, wenn man Köpenick erreicht hat, kann man nach 100 Metern an der Union-Tanke Halt machen, ein Bierchen trinken. Und dann durch den Wald und dann ist man am Start. Nee, zuerst Hörertreffen. Also ja, 14 Uhr, 15:30 am Sonntag ist das Spiel. 14 Uhr Hörertreffen, Textilvergehen mit den ganzen Stars des schönsten Union-Podcasts. Und dann gibt es das Spiel, was keinen mehr interessiert. Also das Spiel an sich ist 34. Spieltag, da geht es um nichts mehr. Interessiert das ist auch noch gegen 1860, ne? Ja, das ist auch noch so. Wo steht denn 1860 in der Tabelle? 8 oder sowas. Das ist auch gar nicht so wichtig, weil gegen 1860 gewinnt Union einfach nicht. Wieso nicht? Ist so. Ist doch, also du kannst doch jetzt hier nicht eine Begründung fragen. Warte mal kurz, ich schalte jetzt mal kurz in den Boulevardmodus. Ja, sehr gerne. Bayern-Fluch. Union hat Schwierigkeiten, gegen Mannschaften aus Bayern zu gewinnen. Aha. Keine Ahnung. Ist so. Ja. Ist so. Gut. Ja, wie das auf so einer Party auch so ist, geht Sebastian jetzt aus unserer Küche. Ich muss jetzt putzen. Genau, geht jetzt. Ja, also das ganze Zeug hier zusammenfegen, was ihr hier für... Ja, das ist sehr gut. Und wünsche euch noch viel Spaß mit den Mädels hier. Ja. Vielen Dank. Ja. Bis dahin. Danke, danke. Ciao. Ja. Muss man nachladen. Muss nachladen. Ich trinke jetzt übrigens eine Rixdorfer Fassbrause, falls es jemand kennt. Ja. Schmeckt. Ich weiß noch nicht. Da ist aber nur eine Patrone drin. Wo ist der Rest? Ja, aber ich denke, das ist Qualitätsware aus Deutschland. Die ja, vor allem das Beste ist, man muss das jetzt durchlesen hier. So, hier. Ach, wenn man das übrigens nicht, wenn man den Stream nicht gesehen hat, Dennis hat so eine ganz Qualitätssicherung. Nur das Original Volker Rasshorn Produkt entspricht unseren Sicherheitsanforderungen. Ausschließlich mit Original Rasshorn Munition verwenden. Verwendung mit Fremdmunition stellt einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz dar. Wo ist denn mein Bier? Hier, Regie, könnt ihr mal ein Bier holen? Aber erstmal gibt's hier Pfeffi, oder? Möchtest du Pfeffi? Was? Was ist das? Schälkin Pfefferminz. Ja, sieht gut Tradition aus. Tradition und Geschmack oder so ähnlich. Ihr müsst wieder ein bisschen Speed aufbauen in der Sendung. Das Intro war so großartig und so die letzten 5 Minuten. Ah, ja, siehst du, so geht doch. Ne? Jetzt nicht locker lassen. Sie haben halt über Fußball gesprochen. Das dampft ja wirklich. Ist ja. Ja, Fußball ist nichts, also, was wir hier haben. Was ich sagen wollte, Dennis hat eine Konfetti-Gabine. Noch einen? So. Nee, erstmal nicht. Ich habe hier noch einen Liter Starkbier. Ah, guck mal. Hier hast du einen Flaschenöffner? Sehr gut. Wer es noch nicht gehört hat, Ralf Stockmann ist bei uns. Ralf, yay, Ralf. Party. Spärlich. Und Ralf ist hier ja auf der Republika und macht die Sondersendung. Willst du darüber was erzählen oder willst du einfach nur Unsinn erzählen? Lieber Unsinn. Lieber Unsinn. Okay, dann fang mal an. Was hast du mitgebracht? Was ist denn dein Geschenk an uns? Die Gäste müssen noch was mitbringen hier zum 50. Stimmt eigentlich. Wir konsumieren immer nur und heute? Ja. Was habe ich mitgebracht? Was gibst du uns mit auf die nächsten 50 Sendungen? Ich bin sowieso ganz verwirrt, wieso euch. Ist der Cornelis jetzt eigentlich dauerhaft hier bei euch? Ja, in dem natürlich, Team? Ja. Gott, ich höre euch ja irgendwie seit einem Jahr nicht mehr. Und ja, ich gehe gleich. Weine. Aber schön, dass ihr mich trotzdem zur Party eingeladen habt. Oh Gott, das war der Moment, in dem der Podcast begann. Ich wurde für Bahnfragen eingekauft und muss seitdem alles machen. Verstehe. Will auch. Also. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Wo kommen diese Videos her? Die ganze Zeit laufen sind, irgendwelche animated GIFs. Das sind GIFs. Ja, die kommen natürlich von diesem Rechner und dann aus dem Netz vorher. Ja. Hirnerweichend sind die. Also wer noch nicht reingeguckt hat, im Livestream kann man passende GIFs zur Sendung sehen. Ich glaube, kriegt man nicht zurzeit ein Pferdearsch mit Getränken drin. Das ist der Pferdekühlschrank. Ich höre aus der Regie irgendwas, was ich nicht verstehe. Das ist doch nur akustisch. Oh, macht total Sinn. So, was ist denn das nächste Thema hier? Was ist das überhaupt für eine geile Konfetti-Pistole, die du hier hast? Die habe ich auf Amazon gekauft für 6 Euro. Ja, das scheint aber doch ein Qualitätsprodukt zu sein. Also es ist rund um Plastik. Ja. Und man belädt es aber mit Magazinen. Genau, A6 Stück. Ja. So Revolverartig. Das macht auch richtig Peng. Wie kann ich Amazon? Exklusiv. Komm, halt das mal weiter nach vorne, nicht, dass du hier in dein Bier triffst. Hey, sehr schön. Total armselig. Ja, aber nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es fragt sich immer, ob es diese militaristische Form wirklich braucht. Also man könnte sich das auch irgendwie so als Blume oder als Frosch oder sowas vorstellen. Ja, aber es ist Glitzerkonfetti. Ja, du kannst es hinterher haben, wenn es dir gefällt. Das Konfetti, da gehe ich voll mit dabei. Habt ihr denn auch geklärt, wer das hier die Sauerei wieder sauber macht? Ja, das werden wir noch machen. Was? Ja, machen das gemeinsam. Was kostet sowas, wenn man sowas heutzutage irgendwie... 6 Euro und dann habe ich nochmal Munition. Und die Magazine, genau. Und habe ich nochmal für 5 Euro Magazin-Nachschub. Genau. Findet ihr auch, dass alles viel zu billig geworden ist? Nee. Also vielleicht liegt das mit dem Alter und dass man mehr verdient, aber ich habe tagtäglich diese Momente so, warum kostet das so wenig Geld? Ja, das habe ich bei Essen ganz oft. Es ist im Baumarkt auch schlimm manchmal. Essen? Im Baumarkt? Ja, da ist ganz... Im Baumarkt? Egal was du kaufst, ist es billig, auch selbst wenn es... Baumarkt? Baumarkt ist immer teuer. Ja. Schlimmer als Apotheke. Aber es ist trotzdem scheiße verarbeitet. Und Essen ist auch immer teuer. Ja, du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Ich war letztens mit Pakistaner und habe 6,50 Euro gezahlt und habe da irgendwie so einen Teller bekommen und noch irgendwie Reis ohne Ende. Ja, okay. Ja. Schließe, ich verstehe nicht, wie man das, sagt man nicht eigentlich immer so bei Gastronomie, man soll das mal alles so Einkaufspreis mal 4,5 und dann hat man so um den Daumen herum gepeilt, was für eine... Das, was Location und Logistik und irgendwie Bedienung noch mit dran mit. Ja, aber also sagen wir mal so, bei einer Gastronomie, da hast du ja immer noch einen direkten Adressaten vor dir, ja. Du hast also irgendeinen Restaurantbetreiber oder Budenbetreiber, der halt entschieden hat, so, das ist jetzt hier irgendwie meine Preiskalkulation. Aber worüber ich jetzt rede, sind industriell gefertigte Werke und Ergebnisse. Ja, also einfach so Zeug, was man halt irgendwie kaufen kann und was irgendwo in China. Genau. Und das ist aber, also ich finde das bizarr, dass das alles so wenig kostet. Da hat sich doch jemand Gedanken mitgemacht und hat ein Design entwickelt. Und es hat eine Menge mit Physik zu tun hier, weil dieses Konfetti, das fliegt hier fast. Konfetti ist Physik durch einen Meter weit. Die Konfetti-Pistole ist mit 3 Trillionen Patentnummern beklebt. Was ernsthaft? Ja. Die haben hier, Patente, dann ein US-Patent und dann 3 Taiwan-Patente. Ja, das Design kommt aus den USA. Made in... Das heißt, das Geld so über die Patenttrolle dann wieder rein. Macht Sinn. Sind jetzt mit fast 10 Patenten belegt, diese Konfetti-Pistole. Design in Texas, made in China. Das ist Hightech. Ob da wohl auch so Leute vom Zoll dann über die Messe darf gehen das und so nicht? Gefakte, ich weiß es nicht, Konfetti-Pistolen einsammeln? Kann nichts passieren eigentlich, ne? Meinst du, es gibt einen Konfetti-Pistolen-Schwarzmarkt? Party ist ja auch, ne? Wir haben auch Häppchen. Oh, das ist Häppchen. Das ist schön. Ja. Jetzt hätte das ich natürlich irgendwie Fleischklopse erwartet. Nee, das ist hier Pumpernickel mit Oberster und. Ihh, das ist ja ekelhaft. Ja, aber du hast auch noch Cherry-Tomaten und Johannisbeeren und einen grünen Apfel. Ich halte das mal in die Kamera. Wurde das schon in die Kamera gehalten? Es sieht von weiter weg, sieht es irgendwie hier bestimmt jetzt irgendwie ganz fruchtig und gesund und grün aus. Das Problem ist, dass hier das wirklich zusammengemanscht wurde, was wirklich nicht zusammengehört. Oberster ist Schmelzkäse mit Kümmel und Camembert. Ah. Mann. Gut, so, also ich nehme mal so die Tomate hier am Rand, die am wenigsten von diesem Rest hier besudelt wurde. Danke. Darf ich auch ein Schnittchen oder nur für Gäste? Nur für Gäste. Na toll. Natürlich darfst du auch ein Schnittchen. Mann, das ist eine Frage. Ich mag sowas ja sogar. So, wenn das Publikum mal kommen würde, wir geben das mal rum. Will keiner. Will keiner. Sag essen? Mal. Ja, hier, guck. Durchaus da, der essbar. Friedrich kommt schon wieder. Der hat direkt hier Hunger. Der ist nämlich noch da im Magen. Was kostet eigentlich so eine Winkekatze hier? Die kriegst du auch bei Amazon für 12 Euro. Und wer hat die überhaupt mitgebracht? Mal nachgucken. Das sind die vom Videoteam. Die zweite winkt hier aber nicht vernünftig. Dass ja, die da ist leer. Die Batterie leer. Wir haben ja auch eine Produktfunktion. Da ist keine Batterie drin. Diese Dinger haben ja eine Batterie im Arsch. Ja. Das wäre auch so technisch. Claudia dachte übrigens, das wäre ein Perpetuum mobile, aber. Dass die Zukunft der Energiegewinnung eigentlich über Winkelkatzen funktionieren sollte. Nein, aber es wäre zumindest schon mal ein Ansatz, hier irgendwie so ein, sagen wir mal, jetzt, noch billigere Katzen. Photovoltaikanlage dran zu koppeln. Weil Licht ist ja meistens irgendwie genug. Gerade auf Podcasterbühnen ist eigentlich immer genug. Und schon würde die lustig durch die Gegend. Wollen wir mal über Gates reden eigentlich? Ja, redet über Gates. Ja. Was gab's denn alles so? Es gab Hofgate, ja, Sendegate. Es gab das Hofgate. Hofgate. Und was war noch ein viertes? Das habe ich schon wieder vergessen. Mm. Sendegate. Meinst du das? Was? Was war da? Hat man schon. Drüben? Stuhlgate. Ach ja, Stuhlgate, genau. Was war denn das Stuhlgate? Das habe ich erfunden. Deshalb ist es ganz schön peinlich, dass ich mich nicht dran erinnere. Hier werden uns ständig Stühle geklaut aus der Microsoft Lounge gegenüber. Oh, das stimmt. Oh. Die haben aber auch immer ziemlich so viele Leute da drin sitzen wie wir. Ja, und die also kommen irgendwo dann, haben die wir kommen hier dann noch mal so rein, ein Awareness-Problem. Nehmen sich einen Stuhl mit, wenn man sagt, hier, was ist denn das? Und sagen die, ihr seid ja nur so wenige. Und deshalb finde ich, eigentlich sollte man jetzt mal guerillamäßig rübergehen und da mal die scheiß Couch raustragen. Stimmt, die haben eine gute, aber Aufruhr, jetzt! Ich habe mich gestern, wir haben gestern Nacht noch auf die Pizza wartend, auf die um 1.20 Uhr angelieferte Pizza wartend, noch den kompletten Lobo-Talk durchgeschaut. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ist ja alles richtig, was er sagt. Und er apropos. Und ja. Was? Das ist ja die Antwort auf den Lobo-Vortrag. Ja. Das ist nur für den Stream. Ach so. Okay. Wo war mein Gedanke? Mein Gedanke war da und er peitscht das Volk richtig auf, ja. Und jetzt fehlt doch eigentlich nur noch so ein kleines Quäntchen, wo er sagt, so, und jetzt haben wir hier genug gelabert, jetzt nehmen wir unsere Mistgabeln und bewegen uns in analoger Art und Weise als komplette Republika vor den Bundestag und schreien dort so nicht weiter. Aber es wäre eine illegale Versammlung. Wie damals der Hacker mit seinem Hacker. Wie man das halt so macht. Und dann frage ich mich, was würde dann passieren, wenn also Sascha Lobo da oben steht und genau das also dann in die Menge skandiert und sich die Mistgabel in die Hand nimmt, was immer das dann ist, ein Megafon, ein Transpier, was auch immer, und einfach losmarschiert. Also würde dann so wirklich die Republika sich auflösen und hinterher marschieren, Ich glaube, du verwendest immer noch den Mythos, dass die Republika das Netz ist. Aber so wie das, was hier so rumläuft, ist ehrlich gesagt so, es ist so Marketing-Abschaum. Nein, aber der... Also, ich glaube, die sind mit dem Netz so, wie es ist, ganz zufrieden, so mit den Vermarktungsmöglichkeiten und so. Du meinst also, Lobo würde einfach alleine hinausgehen mit der Mistgabel in der Hand, einfach so? Das ist keine Freiheit. Ich fordere mehr Kunst, ich fordere mehr Performance, einfach bei solchen Aktionen. Wie viele Leute passen da rein auf Stage 1? 3000? Ja. 3000 werden. Alter Vater, ja, okay, sagen wir mal, ein gutes Zehntel kommt mit, wäre ein guter Schnitt, 300, mit 300 Leuten, was steht da los? Und weil das hier von der Station aus Kreuzberg noch ein gutes Stück zu laufen ist, verlierst du unterwegs 150. Ja, aber dafür kriegst du viral noch irgendwie so 400 dazu, wenn du das Ganze irgendwie ordentlich rumtweetest. Wie spät war das? Um 16:30? Ja, die Uhrzeit war nicht so optimal. Ja, also muss es eigentlich, die Leute kommen gerade erst von der Arbeit, oder sie sind hier. So eine Aktion, es wäre natürlich hochgradig antisolidarisch gegenüber den ganzen nachfolgenden Speakern, die dann überhaupt gar kein Publikum mehr haben, aber trotzdem, ja, also einfach mal, das sind ja noch mal so eine richtig analoge Aktion mal raushauen. Und nicht ja, aber du warst schon mal auf der Freiheit statt Angst und Demo, oder? Und nicht sich irgendwo eine Domain registrieren lassen. Die Freiheit statt Angst war auch schon eine Large-Demo, für die sich niemand interessiert hat. Neben den anderen 30 Trillionen Demos in Berlin, die jeden Tag stattfinden. Ja, Ja, also es geht auch nicht darum, dass ich denke, dass das irgendwas geändert hätte, aber ich hätte es so als wirklich so als Kunstspin einfach mal, so ein bisschen Performance-Art-mäßig, könnte ich sowas mal sehr gutieren, so. Also es gab gestern, es gab einen sehr schönen Tweet gestern zu dem Lobo-Vortrag irgendwie letztes Jahr. Oh mein Gott, ich bin so sauer, ich schreibe ein WordPress-Plugin. Und 2014, oh mein Gott, ich bin so sauer, ich registriere mir eine Domain. Ja? Also das that pretty much sums it up. Ja? Also jetzt irgendwie den langen Marsch durch die Institution, den er eingefordert hat, der muss man verdammt nochmal physisch auch mal irgendwo anfangen, symbolisch. Ja? Und wir könnten das ja hier testen. Sagt der Oberregierungsrat. Genau, ich habe für heute nämlich auch mein Sascha Lobo hat recht T-Shirt an, das ich jetzt hier einfach mal feierlich enthüllen kann. Ralf Stockmann entkleidet sich jetzt. Und dann ist es nicht ganz so peinlich. Ich bin mal gespannt. Ich trinke noch was. Sehr schön. Ich habe nämlich diesen Marsch schon erfolgreich zumindest die Hälfte des Weges abgeschlossen. Aber vielleicht könnten wir das doch für die Hörer auch nochmal erklären, was da jetzt drauf ist. Ach so, ja, das könnt ihr eher tun. Ich kann das ja selber nicht sehen. Da steht Re-Doppelpunkt-Gierungsrat. Du bist ein Gierungsrat oder was? Und gesetzt ist es ein Futura, oder? Das ist Futura sehr Bold, genau. Mhm. Das gehört. Aber was ist denn hier? Das sieht man an dem A, Mann. Das Futura A ist komplett unverwechselbar. Das die Paprika ist halt Futura. Nein, und das ist meine offizielle Amtsbezeichnung. Ich bin Regierungsrat. Und es gab ja vor irgendwie 4 Jahren auf der Republika gab es einen Stand von Spreadshirt oder wer das gemacht hatte, wo man also alles Mögliche mit Re-Doppelpunkt halt dahinter setzen konnte. Und Regierungsrat bietet sich da noch nicht an. Ganz schön clever, ne? Super. Und das passt halt so super zu dem Lobotalk gestern. Das hast du gut gemacht. Nee, ich glaube, da wären 150 oder 200 Leute mitgelaufen und dann sieht das einfach aus wie so ein armes Häufchen. Aber auch das ist doch Kunst, verdammt nochmal. Scheitern als Chance. Guckt mir Schlingensief. Das mag doch Kunst sein und das mag auch irgendwie alles lustig sein. Aber sozusagen die Gegner der Aktion, um das mal ganz... Oder alle die dem nicht nahestehen, so, das Bier wirkt, lachen sich dann doch drüber kaputt. Ja. Und dann verfehlst du doch deine Wirkung. Und ich glaube auch, dass man sich dann als Speaker nicht für sowas hergeben will. Ja. Ich will mich da nicht hinstellen, ja, und vor 3000 Leuten sprechen. Und dann sage ich so, und jetzt folgt mir alle Vasallen. Und dann gehe ich raus und dann kommt da irgendwie so ein verstreutes, so ein kleines Häufchen mit dir raus. Das total schmerzt, verstrahlt das und die schmerzt. Hälfte weiß gar nicht, wo es hingeht. Die wollen einfach nur rausgehen, aber denken, ich laufe mal diesem Irokesen-Menschen hinterher. Das ist so wie mit den so Touristen. Und was macht man am Ende des Zuges? Nimmt man dann jemanden und ermordet ihn? Oder ihr seid mir alle zu rational. So wird das nichts mit der Revolution, Kinders. Wirklich nicht. Könnt ihr gerne auf den Balkon vom Bundestag stellen, du kannst was rausrufen. Vielleicht hört ihr zu, jemand zu. Weil sobald du anfängst, es zu durchdenken, ist auch die Magie sofort weg. Ja, also sowas muss sich aus dem Moment heraus, muss sich die Empörung und die Dynamik... Ja, aber die Empörung war ja nicht groß. Ja, nee. Ich meine, die Hälfte des Publikums, das da drin saß, hat ja nicht mal Verhalten mitgeklatscht, selbst wenn irgendwie alle versucht haben, da mal Stimmung zu machen. Sondern die Hälfte saß da drin so, ich guck mir jetzt mal den Lobo an, der war letztes Jahr so scheiße. Ich fand den letztes Jahr überhaupt nicht so scheiße. Echt nicht? Nee, ich fand den letzten Jahr ziemlich lustig. Das war fürchterlich, der war null vorbereitet. Okay, das mag ja immer sein, das ist auch irgendwie so ein bisschen sein Ding, so, er macht das kurz vorher. Ja, und das Video ist mit Sicherheit so gepitcht, dass es nie funktionieren kann. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie ein rhetorisches Mittel bei ihm, dass er ein Video nicht abspielt. Also, nein, das zweite funktionierte ja. Das zweite? Welches zweite? Na, das mit dem Auto und dem Navigationssystem. Mit dem Phaeton. Ja, mit dem stimmt, Phaeton. Das hat funktioniert. Ja. Siehst du? Ja. Umso mehr. Ja, das ist nämlich alles ganz... Ach, das ist jetzt wieder ein Beleg für deine These, ja, dass das zweite Video funktioniert, bedeutet... Dafür bin ich nur lange genug in Verschwörungstheorien unterwegs, ja, um sowas souverän handeln zu können. Ja, naja. Also, zurück zu Hof geht. Ich habe irgendwie gestern gehört, also Hof geht, da ging es darum, man kann jetzt hier nicht auf den Hof, weil hier ist noch irgendwie Berlin Media Wix. Marketing abschauen. Und gestern gab es dann hier Eintritt abends für 10. In den Worten seid ihr mutig, aber in euren Taten. Für 10 Euro konntest du hier abends noch rein, um dir eine Party anzugucken, die, wie ich gehört habe, sehr schlecht war. Da kann Cornelis vielleicht gerne nochmal Ausführungen zu machen. Und sonst kommst du irgendwie nur ab, weiß ich gar nicht, ab 18 Uhr oder so auf den Hof. Ab heute, ab 18 Uhr. Ja, und morgen dann nochmal ein bisschen. Morgen auch, oder? Morgen auch oder irgendwie ab 17 Uhr oder so, scheißegal. Und früher war es da so, auf den Hof bist du immer gekommen und nur halt ins Gebäude selbst rein konntest du nicht. So. Und jetzt ja die Frage, erstens, wie finden wir das? Und zweitens, welche Auswirkungen hat das überhaupt? Und mal mit dem zweiten anzufangen. Gestern habe ich irgendwie gehört, es gab insgesamt, hat Johnny bei euch gesagt, 50 Tweets zu der ganzen Sache. Mhm. Ja? Ich glaube, es war so ein Ironie-Ding eher. Ich glaube auch. Also ich habe es ironisch getwittert. Was? Hofgate. Achso, du meinst Hofgate. Ich dachte jetzt, das, was Johnny gesagt hat. Nee. Ja, wir hatten ja zwei der Hauptkombattanten in der Sendung gestern und die waren ja schon völlig peacemäßig drauf. Und also das war ja so weit entfernt von einem vernünftigen Gate, wie irgendwie. Also, ne? Ich find's schade, auf der anderen Seite aber. Ich ändere während meines Satzes mal kurz meine Meinung. Eigentlich finde ich schade, ja, weil so diese ganzen SEOs und sonstigen Business-Spackos ja nicht mal durchsetzt werden von vernünftigen Menschen. Ich möchte noch kurz einen Tweet verlesen, den ich vorhin verfasste. Ich saß draußen vor dieser super tollen hier Stage T heißt es, glaube ich, ja, im Sendezentrum und hörte ein Telefongespräch mit, ja. Und da fielen folgende Worte. Ja, wir haben die Shorts ausgerechnet und dann die Sparten gemerged. Der Revenue ist sky high. Ja, aber das ist doch auch... Hey! So, und das ist das Publikum, mit dem wir uns hier rumschlagen müssen, ja, weil die können wir nicht rausschmeißen, die haben nämlich bezahlt. Ja. So. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass diverse Leute, die zumindest jetzt Leute arbeiten müssen, keinen Urlaub bekommen haben oder sonst was, tagsüber nicht kommen können, zumindest abends kommen, um dieses Pack sozusagen auch auf ihrer um sozusagen das Level der Asozialität, der Spackomäßigkeit, ja, Spackohaftigkeit könnte man auch sagen. Ui. Das ist doch schade. Ja, das geht ja aber irgendwie von der Annahme aus, dass nun genau irgendwie so dieser widerstandsfähige und bewusste Personenanteil dann hier abends noch dazukommen würde. Ich glaube, das ist ein kompletter Irrglaube. Ja, also den revolutionären Funken wirst du hier nicht finden, wie wir gerade eben ja schon irgendwie nachhaltig bewiesen haben. Ja, aber wenigstens Leute, mit denen man Bier trinken kann. Naja. Also da möchte ich jetzt erstmal eine Statistik sehen, ja, letztes Jahr versus dieses Jahr, wie viel Bierkonsum letztes Jahr von Externen, die dann also irgendwie nur auf dem Hofgelände waren. So einfach kannst du natürlich auch nicht machen, weil dann gehst du, dann musst du ja erstmal, dann musst du mehr erstmal untermauern, dass der Bierkonsum zumindest irgendwie korreliert, ja, mit vernünftigen Menschen. Also ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Grundpunkt. Also ich bin da sofort Grundpunkt dabei, ja, und hebe meine Dose. Und also es laufen jetzt hier 6.000 Hanseln rum auf dieser Konferenz. Ey, brauchst du da echt noch mehr zum Bier trinken? Also die Frage muss doch auch mal erlaubt sein, ja. Und das sind jetzt alles nicht nur SEO-Schnackidioten. Ich war noch in keinem einzigen irgendwie jetzt so kommerziell durchwirkten Vortrag, weil ich mich natürlich auch in die nicht reinsetze, aber man kann dem hier so wunderbar entgehen. Also diese Pauschalkritik hier, alles total durchverkommerziert. Du warst also nicht beim Commerzbank Finanzblock Award. Da war ich nicht. Aha. Ich würde richtig gehend sagen, so dass diese Republika ist A, die politischste und B, die linkste Republika, auf der ich bisher war. So, Punkt. Ich habe Konfetti verschluckt. Ja. Das musste ja passieren. Steile These ohne Argumente, so sind wir es gewohnt. Ja, widerlegt das erstmal. Ja, das ist doch, so fängt man doch nicht an, sondern du musst ja erstmal dafür sorgen, dass man das überhaupt halbwegs glauben kann. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, was ein bisschen schade ist, weil die war gar nicht schlecht. Ja. Jetzt müsst ihr mal improvisieren, bis ich das wiedergefunden habe. Ich sollte mich noch in die Party echauffieren. Ach so, ja, echauffiere dich über die Party, genau, Während ich nachdenke. Ich fühle mich da nicht sehr gut aufgehoben, weil es ein... Ah, ich hab's wieder. Danke. Gut. Das reicht auch schon als Aussage. Einmal mit Profis. Mir ist nicht besser geworden, seit Cornelis dabei. Mir sagte neulich jemand, er würde nicht herkommen zur Republika, hier seien ihm zu viele Poser. Ja. Und ich dachte erst, wir sind doch alle Selbstdarsteller. Ja, okay. Also hier sitzen jetzt drei Leute haben ein Motto-T-Shirt an. Ja, muss man noch mehr sagen. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch gar nicht gemeint, du Depp. Er hat doch vier Leute gesagt. Ja, am Anfang habe ich drei gesagt. Hier steht, auf diesem T-Shirt steht einfach nur Jahrmarktlogik. Ja, siehst du. Achso. Prost. Das ist doch kein Motto-T-Shirt. In hipper blauer Farbe auf gelbem Grund. Also quasi ein FDP-Gedächtnis-Shirt. Denk mal drüber nach. Ich möchte das jetzt ausziehen, aber das traue ich dem Stream nicht zu. Man hat übrigens beim Anfang ganz schlimm deinen Bauchansatz gesehen. Ich war nicht. Das war so schlimm und ich habe gezupft. Ich habe in der ersten Reihe immer. Ich habe gesehen, ich habe gezupft und es sind Stunden vergangen, bevor ich das runtergezupft bekommen habe. Das war so schlimm. Es ist halt schwierig, wenn man irgendwie deinen militärischen Gruß intonieren muss und gleichzeitig irgendwie seine Wampe unter Kontrolle bringen. Das ist doch alles nur die Kameraperspektive, ja, oder? Das Schlimme ist aber, das mit diesem Video ist ein Fehler für Podcast. Ich glaube da fest dran. Das hat keine Zukunft. Wollen wir dich rausschmeißen? Und ich dachte dann, machen wir sofort. Lass mich meinen Satz zu Ende führen, Dennis. Und ich dachte dann, als ich dieses Telefongespräch gehört habe, ach so, und war auf einmal mit mir selbst und der Welt um mich herum im Reinen und wusste und hatte wieder das, was ich sonst immer habe, nämlich das Gefühl, allen anderen moralisch komplett überlegen zu sein. Das ist dein Lieblings, ja, ich weiß. Ja. Ja, vielen Dank, Ralf, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Du darfst gerne wiederkommen. Na. Du darfst das Bier gerne mitnehmen. Ja, das nehme ich auch mit. Das werde ich mir nicht entreißen lassen. Viel Spaß noch auf eurem Jubiläum. Es ist ja ein echtes Jubiläum, immerhin. Jetzt sag das nicht. Nein, das ist nicht ein Jubiläum. Alle anderen Folgen sind ein Jubiläum, weil sie durch 25 teilbar sind. Dieses ist auch durchteilbar, aber es ist glatt. Denk dran, in wir Wirklichkeit feiern haben uns. Wir ja auch schon mehr als 50 Sendungen, wenn wir die ganzen Sonderspezials und so mal mit einberechnen, sind es, glaube ich, jetzt schon 56 oder ja, so. Das jetzt wäre dann die 56. Folge. Ja. Denk dran, wir feiern nicht uns, wir feiern das Pferd, ja? Also denk dran. Wollen wir mal streng in die erste Reihe schauen, damit irgendwas passiert vielleicht? Es dauert noch. Ja. Können in der Zwischenzeit was singen? Ja. Hallo. Guck mal, Claudia Krell ist in unserer Küche. Das ist ja wunderbar. Möchtest du was trinken? Ein Pfeffi. Pfeffi? Ja, wir haben Pfeffi. Oh nein, oh Gott. Okay. Ja, nix. Nein, oh Gott, ich trinke da sogar mit. So. Was ist das denn? Ist das echter Pfefferminzlikör? Ja. Das ist Schnaps. Das ist kein Likör, nie oder? Nie wieder Zähne putzen. Das ist der offizielle Claim. Hier. Hallo. Aber wir haben so eine geile Zahnbürste. Also wir hatten ja mal diese Sendung, wo wir über Zahnbürsten und die Rückmeldung an die Krankenkasse gesprochen haben. Und danach haben wir uns eine Hightech-Zahnbürste angeschafft, die einem auch lustige Smileys gibt, wenn man... Das ist farblich sehr schön passend, ne? China und Schnapsgrün. Ist aber alles nicht Pantone. Ich prangere das an. Dazu kommen wir noch. Prost. Prost. Prost. Ja, auf eure 50.000, ne, sind... Doch, ist wieder drin. Muss ich jetzt... Oh. Das ist abartig. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Da hinten sitzt die Redaktion. Wo wir bei Pantone sind, könnten wir kurz einwerfen. Ich muss jetzt leider gehen. Ja, wirf mal ein, das ist bestimmt langweilig. Wie, ganz schnell, wusstet ihr, dass vor 271 Jahren bereits ein Künstler per Hand sämtliche denkbaren Farben per Hand gemalt und beschrieben hat in einem 800-seitigen Buch? Nein, aber ich hätte gerne das Buch. Das ist wirklich hübsch, kann man sich angucken. Ralf, habt ihr das schon in der Stabi? Wenn nicht, das wäre jetzt eine gute Investition. Verlinken wir. Digitalisier das mal, Ralf. Magst du das auch so diese Dinger sich zu blättern? Ich finde das geil. So einfach ich liebe das. Ich habe mir einen Kalender gekauft. Er hieß übrigens A. Bugert. Du hast jeden Monat eine neue Farbe? Wahnsinn. Nein, jeden Tag. Oh. Das ist ein Abreißkalender und der hat für jeden Tag eine andere Farbe. Und das Geile ist, er hat dann auch noch immer die CMYK-Werte draufstehen. Ah. Ist vorne coated und hinten uncoated. Du siehst also immer gleich, wie es dann im Druck aussieht. Das ist super. Sehr geil. Du kannst dir deinen eigenen Farbfächer daraus zusammenstellen. Will ich auch. Ich habe nie behauptet, dass ich kein Geek sei, also von daher. Okay, alles klar. Möchtest du nochmal, wo Ralf das schon nicht wollte, möchtest du nochmal Werbung machen für die Sondersendung, die ja heute auch, wie spät, ich weiß gar nicht. 18 Uhr wieder sendet. Oder um 18 Uhr lief für die Nachhörer. Also Gegenfrage, warum wollte Ralf keine Werbung dafür machen? Ich war weiß ich nicht, er meinte, das muss ja irgendwie alles anarchischer werden, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Momentum und so. Also wir brauchen eigentlich keine Metakommunikation. Also wir müssen hier nicht immer in Podcasts über Podcasts reden, würde ich auch sagen. Deswegen lasst uns lieber noch weiter über HKS reden. Was sind HKS? Cornelis. Wofür steht denn die Abkürzung HKS eigentlich? Harkans Color System? Ja, wahrscheinlich. Mit K. Weiß nur, vielleicht dass hat das mittlerweile auch Hastia da gar nicht so tief oder Hastia das Color System, ja. Kannst du es besser erklären? Ich bin da so tief drin. Bitte? Ich weiß nur, dass es normierte Farbsysteme sind, die man genau, dann auch zum Abgleichen verwenden kann, wenn man dann mal eine Farbe... Ja. Cornelis, nee, nicht nur, das, nicht nur normierte Farbsysteme, sondern es sind große Firmen. So, so ein Dings da auf. Entschuldigung, ja. Das sind halt Firmen, also es gibt Pantone und es gibt HKS. HKS ist eher ein europäisches System, Pantone eher im amerikanischen Raum, aber eben auch eigentlich das vorherrschende im deutschen Raum und was war nochmal die Farbe des Mittelstandes? HKS 23? 42. HKS des deutschen Mittelstandes. Ja. Das HKS ist so ein irgendwas dunklicher Blauton. Nein, Brillantblau heißt das. Brillantblau, den glaube ich 3 Trillionen Mittelstandsfirmen als Hausfarbe nutzen. Das können wir kurz mal raussuchen. Also kommt, ihr wisst doch, dass ich hier immer gerne über solche Sachen rede. Ihr hättet euch ja mal das vorbereitet. Lustige ist ja auch, das wenn man jetzt 42, sagt, ja. man eine HKS42 und dann findet man direkt verschiedene Blautöne in der Google-Bildersuche. Was auch ja, natürlich. Nase, weil es sind, Problem, ja abgemischte, ja. es sind ja abgemischte Farben. Ja. Und die, sind, die kommen auf das Papier auch an. Deswegen gibt es bei Patone zum Beispiel auch verschiedene. C und normal, also ja. coated, uncoated, das war ja das, was ich gerade meinte. Und du kannst das auf keinem Bildschirm vernünftig darstellen. Das ist halt das Problem. Und alles, was du, also du kannst halt diese Farben auch in CMYK, RGB und sonstiges übersetzen, aber da kommt nie exakt das raus, was dann im Print rauskommen würde, weil das halt vorgemischte Farben sind, die gehen auch nur als Sonderfarben im Offset-Druck. Ja. Wahrscheinlich schreit Sven schon irgendwo im Hintergrund, weil ich gerade total einen Scheiß erzähle, aber ich meine, dafür ist das... Er kann später korrigieren, das passt. Dazu auch. Eine Frage. Möchtest lieber du nicht. Bier? Nee. Ich hatte eins. Irgendwo habe ich schon eins stehen. Ja. Ich war vorhin mal kurz so verzweifelt, deswegen wollen wir eigentlich nämlich keine Werbung für die Sondersendung machen, weil wir totale Probleme heute haben mit der Besetzung. Ah, siehst du, hier heute... Jetzt kommt alles raus. Wahrheit an den Tag. Jetzt kommt es ans Licht, alles. Ralf hat ja mal gesagt, wenn man mir ein Mikrofon aufsetzt, werde ich zum Scherzknubbel. Guck mal, und da sorgt Ralf auch gleich dafür, dass du besser zu hören bist, indem er dein Mikrofon besser ausrichtet. Hey! So. Es gibt jetzt hier übrigens nicht nur Pfefferminz-Schnaps, sondern es gibt mittlerweile Pfefferminz-Schnaps mit Konfetti. Glitzer-Konfetti. Ich wechsle mal die Patrone. Ungeschminkte Patrone. Wahrheit. Nein, wir haben jetzt aber die Sendung voll und deswegen habe ich auch gerade noch kurz mit Ralf mich unterhalten müssen. Weil... ihr seid jetzt voll. Wir sind total voll, ja. Genau. So wie wir auch gerade das Blau alle gesehen haben. Also dieses HKS42 hat mich übrigens sehr erinnert an meine Zeit, als ich noch ein C64 hatte. Dieses typische Blau, was man am Anfang gesehen hat, war doch auch bestimmt was in die Richtung. Ich möchte an der Stelle mal einen Aufruf starten. Naja. Einen Spendenaufruf den Anycast. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen Gaga, ja, aber wir tun das jetzt einfach mal, denn wir haben einen wirklich guten Grund dafür. Und Minzschnaps finanziert sich halt auch nicht von alleine. Ich poste das mal ganz nach oben. Nein. Patty-Kanonen. Und das musst du mal, was jetzt ganz oben der Link, den musst du mal bitte öffnen und hier auf den. Auf ich frage das übrigens. Ja. Also wir haben ja jetzt mittlerweile zwei Winkelkatzen hier, ne? Also eine. Aber da fehlt der Batterie im Arsch. Ich dachte ja, aber unser Pad echt, zeigen. Also nur um mal zu zeigen, wie naiv ich manchmal sein kann. Ja, ich dachte ja wirklich, die laufen ohne Batterie. Ich habe vorhin schon gesagt, dass du das für ein Mobil gehalten hast. Aber so, und zwar brauchen wir Spenden für dieses Supergerät da. Das ist ein Bierpong-Tisch, ja, offiziell von der deutschen Bierpong-Liga ausgeteilt. Der kostet, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube 110 Euro. Da ist aber direkt, sind da auch schon Becher dabei ist, und so. Also das ist ja eher so eine amerikanische College-Party-Geschichte. Eine genau. Bierpong. Ist das aber zu übersetzen mit Flunky-Ball für... Nee, das ist ja anders, weil hier ist es, also beim Bierpong, um das mal Cornelis zu erklären, das und, ist so und, eine Art Dennis sind übrigens gerade total raus, was ich merk's. Also, Bierpong ist so ein, das muss man sich vorstellen, wie so ein, also man kennt ja diese Tische, die bei diesen Grill... Bierbänken dabei sind. Ja, man und der nennt ist so sie auch ungefähr, Tapeziertisch. Genau, Tapeziertisch und dann nochmal so doppelt so lang wie so ein Grilltisch, so um und bei, ja, in vier Teile geteilt, kann man schön zusammenklappen. Und dann stellt man an jedes Ende dieser Tische eine Pyramide aus 10 Bechern auf. Ja, hinten 4, davor 3, davor 2 und in die Mitte ragend als spitzer Pfeil einer. Und auf der Gegenseite auch. Und dann hat man einen, nimmt man Tischtennisbälle und versucht die in die Becher der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Wenn man trifft, muss diesen Becher leeren. So. Ja, das ist natürlich, also bei Flunkyball versucht man natürlich so umzuwerfen und muss dann so schnell wie möglich ein Bier trinken. Genau, bei Flunkyball muss man, ist quasi, ich muss selber was abschießen, damit ich schnell trinken kann. Das ist ja eher sozusagen so ein Incentive, ja, ich werfe die Flasche um, dann darf ich endlich trinken, während das hier ja eher so eine Bestrafung ist, dass man trinken muss. Da kann man auch sehen, dass die amerikanische Gesellschaft an sich vielleicht gar nicht immer so positiv ist, ja, und auch vielleicht ein bisschen repressiver mit Alkohol und anderen Bewusstseinserweiterungen. Werden Tapeziertisch für 20 Euro und Pappbecher für 1,50 nicht billiger? Ja, aber diesen Tisch kann man super als Koffer zusammenklappen, wie auch ja, ein Tapeziertisch auch. Ganz hübsch beklebt und hat auch ein Design so. Ja, genau. Ist auch was wert. Also du kannst Member in der Seabase werden, da gibt es so Dinger, Logo, wo du plotten kannst und da kannst du dann einfach das auch plotten für deutlich weniger Geld. Also, ich sag mal so, man kann uns jetzt spenden und wenn innerhalb von 4 Wochen, also in einem Monat sagen wir mal, also bis zum 7. Juni das Geld nicht zusammenkommt, überweisen wir das zurück. Den Preis hast du jetzt auch gesehen im Stream. Genau, das heißt, wir müssen nochmal irgendwie eine Dings geben. wenn wir das natürlich machen, dann sind wir natürlich alle schuldig und verpodcasten. Ich spende euch schon mal was. Ein Bierpong. Oh. Sehr gut. Hey! Spenden sind hier auch gerne gesehen. Ich möchte was sehen nachher. Ne? Ich möchte aber, bitte dokumentiert das jetzt. Ich möchte es dann zurückkriegen am 7. Juni. Auch bitte in der gleichen Münzenkonstellation. Wir schmeißen das einfach in unser komisches, ich habe so ein Fach, ja, so ein Schließfach. Darf ich kurz aus meinem Inneren erzählen? Aus deinem Inneren? Das kommt drauf an, von wo. Darf ich kurz fragen, habt ihr dieses Labernicht aufgehangen? Also hier am Monitor hängt so ein Labernicht-Podcast-Pärtchen. Ja, das haben wir gemacht, nein. Das hängt ja schon länger. Ah, okay. Ist gestern auch schon da? Das erinnert mich gerade an meinen Opa. Der erzählte immer, dass früher über den Telefonzellen noch dieser schöne Spruch prangte, fasse dich kurz. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon. Ich habe ein Konfetti am Gaumen kleben. Schmeckt es nach Alu? Ich schmeckt das nix. Jetzt hört auf euch zu beschießen hier. Was ist denn das? Oh Gott. Sittenverrohung. Das tut ja richtig weh. So. Ich glitzere. Hallo? Ich bin ein verheirateter Mann. Kannst du mal aufhören, von meinem Mund zu schießen? Das ist voller Schwefel. Und eine Familie zu ernähren. Deine Frau ist gerade außer Landes, sonst würdest du das Faxe nicht trinken. Das ist aus Friesland, das ist außer Landes. Wollen wir noch mal über was Richtiges, über was Anständiges reden? Ich dachte, das sei nicht der Plan gewesen. Ich habe mich extra nicht vorbereitet. Nee, wir haben ganz viele Themen aufgeschrieben. Die Mischung macht's, oder? Ja. Die habt ihr mir nicht geschickt. Ja. Vor allem steht bei Themen einfach hier, bei jedem Gast, Pfeffi anbieten, die Sondersendung. Mehr steht da nicht. Wir haben doch, heute kriegen wir professionelle Shownotes, auch dafür nochmal vielen Dank. Ich glaube nicht, die schreibt keiner, oder? Das ist nur schade, dass ihr keine professionelle Sendung macht. Hier steht aber auch Themen zwischendrin reinwerfen, falls das Gespräch stockt oder was auch immer. Habt ihr jetzt ein ernstes Gefühl, das Gespräch stockt gerade mit mir? Ist es gerade was? Es war so ein bisschen abgeschlossen, dieser Punkt. Und jetzt kann man zu was anderes. Es ist gerade was auch immer, nicht stocken. Dennis wollte ja ganz gerne eigentlich aus seinem Inneren reden. Das Konfetti am Gaumen, das war das Innere. Siehst du? Nicht weit drin. Also ist doch wieder Zeit für ein neues Thema. Ja, also ich meine, wir können jetzt auch mal so in die Kommunikationstheorie einsteigen. Ja, und in die klingt immer noch fest. Soll ich die auf die Zunge? Und das hilft auch nicht. Das Schlimme ist, wenn ich das nachtrinke, da sind noch mehr Konfetti-Stückchen drin. So ein Scheiß. Ach, die sind da drin? Ja. Die Sache mit hat jemand einen Filter? Einen Filter? Was? Gilt auch ein Instagram-Filter. Bierfilter. Nee. Ich trinke mal erstmal ordentlich Wasser. Du kannst auch vorher ein Glas kippen und dann rausfischen. Das ist doch aber gemogelt. Sollte ich nicht eigentlich nur 5 Minuten hier sein? Komm, 10, 20. Ja. Wollen wir jetzt mal mit... kommen wir doch mal zu völlig lächerlichen Sachen, ja, die kein Mensch interessiert, worüber man mal reden muss. Europawahl ist ja auch irgendwann. Und ich bin ja Wahlhelfer. 25. Was? Ich bin ja Wahlhelfer jetzt. Du bist Wahlhelfer. Und zwar stellvertretender Briefwahllokalvorsteher. Wow. Oder so. Wahnsinn. Das ist so eine Bezeichnung, kann ich auch nur in Deutschland ausdenken. Ja, ich kriege dafür 35 Euro Erfrischungsgeld. Das heißt so, darf um 15 Uhr antanzen. Das ist halt das Beste. Du darfst Wahlhelfer spielen, musst aber erst um 15 Uhr da sein. Ja. Und krieg 35 Euro noch Erfrischungsgeld. Aber hast du vor Ort Verpflegung oder? Nö. Okay. Hast du noch nie diese Brotboxen gesehen, die dann die Leute auspacken plötzlich? Ja, doch, klar. Aber bei uns Du dachtest immer, die machen das einfach so, weil es Deutschland ist. In Deutschland meint eine bei Brotbox. Bei uns ist in Neuschow, ist das so, dass da. Da ist das Wahllokal in der Kneipe. Nein, das ist nicht so. Das ist nämlich in der Grundschule. Und da bin ich auch zur Schule gegangen. Und ich möchte sagen, dass das keine Kneipe ist. Die Kneipe ist nämlich nebenan. Das stimmt. War eigentlich sehr vorhersehbar. Das stimmt aber. Das Schlimme ist, das ist wirklich so vermutlich. Das ist so. Und da ist immer so, seit ich wählen gehe, also seit, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ein bisschen... Deshalb macht der Satz keinen Sinn. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir erzählt, dass da schon Ewigkeiten die gleichen Leute sitzen. Es gibt immer, die bringen sich immer Kuchen mit, die haben da schön Kaffee, da ist gute Laune. Ja, aber dann reden wir doch jetzt mal über was anderes. Also das ist ja dann ein Problem von Stadt-Land-Konflikt sozusagen. Ja, aber also das ist doch jetzt schon wieder viel zu akademisch. Das Wort habe ich gesucht und nicht gefunden. Du wolltest doch aber über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens reden. Ja, genau, weil es gibt nämlich auch Wahlwerbung. Werde ich jetzt gleich mit grünem Stein überschüttet, oder? Das haben wir leider nicht. Es gibt nicht. Auch Wahlwerbung. Willst du noch Grünschleim? Nee, du, lass mal. Es gibt auch Wahlwerbung. Glaub, ja, und die FDP hat Plakate geklebt in Berlin. Wir sind jetzt wieder ganz Berlin-zentristisch hier. Und da wurden QR-Codes draufgeklebt. Oh. Danke. Und da hat sich die FDP-Politikerin beschwert, ja. Wo ja, obwohl ja bekannt ist, dass keiner QR-Codes liest, eigentlich. Ich nutze die tatsächlich, ich bin auch der Einzige. Nee, du bist nicht der Einzige. Also es behaupten immer alle, dass sie das nicht tun und dann finden sie das doch ganz cool und drucken sich es auf ihre Visitenkarten. Das macht da auch wirklich Sinn auf Visitenkarten, das ist halt der Punkt. Ne? Aber macht es Sinn auf Wahlplakaten? Ja. Ja, besonders wenn die schön hochhängen, weil man dann doofe Fotos von Leuten machen kann, die haben. Ja, schön. Ich möchte gerne, bestimmt haben wir so Erfinder unter unseren Hörern. Erfindet mal bitte ein Feuerzeug, das auf 5 Meter Länge funktioniert, aus Gründen. Ich brauche nicht wissen, weshalb, aber ich fände es ganz praktisch. Wie so ein Feuerzeug, du gehst einfach in den Baumarkt und holst dir so ein Unkrautvernichter-Ding mit so einer Flamme dran. Stimmt. Bisschen kreativ werden hier. Ja. Wolltest du die Geschichte noch verändern? Das passt sogar, Unkraut muss man vernichten. Nicht wahr? Ja. Ja, also ich wohne ja in dem schönen, spießigen Prenzlauer Berg, also dem da, wo die Grünen-Hochburg ist auch in Berlin. Und ich hatte ein total cooles Erlebnis, wo ich abends in einem Restaurant saß und draußen war plakatiert für die Bundestagswahl. Jetzt musst du aber auch mal Namen nennen. Wo warst du denn? Und was gab es zu essen? Wie war die Bedienung? Ich war im Sado Mondo in der Windstraße. Sado Maso? Sado Mondo. Guck mal, zwei doofe, derselbe Witz. Mhm. Der war noch nicht mal gut. Der war auch hier drin. Ich habe den nicht ausgesprochen, weil er durchs Raster gefallen ist. Das ist ein sehr netter sardischer Laden. Und da Sardisch? Von Sardinien. Ist so. Aha. Okay, Italiener. Musst du noch ein bisschen drüber nachdenken oder kann ich weitermachen? Italiener. War ja auch mal also Deutschland. Also wir haben ja Video, wir können ja jetzt auch beim Nachdenken zugucken. War ja auch mal Deutschland, ne? Bei Österreich, uns, ich war früher, nee, also ich glaube Sardinien müsste... Das war alles Mögliche, das war auch Spanien, das gesagt. Ist Italien. Denn wir hatten nämlich, ich war ja in der Kabarett-AG in der Schule. Damals in der Grundschule hingen noch Karten von 33. Und wir hatten so ein Kabuff, ja, und da hing ein schönes Plakat ausgedruckt, Deutschland in den Grenzen von 1244 oder so. War sehr schön. Die goldenen Zeiten. So, was wolltest du erzählen? Also du warst da. Ich war in meiner E-Mail-AG, darüber können wir auch sprechen. Nee, da haben wir schon bei den Wikigeeks drüber gesprochen. Ja, aber das ist auch so schön. Also ich mache das gerne. Da. Das Wahlplakat. Ja, ach so, das Wahlplakat. Ja, ich dachte, ja. Wir saßen draußen, es war ein lauschiger Sommerabend und dieses Wahlplakat hing da halt so ein bisschen unmotiviert in der Gegend rum. Und wackelte ein bisschen vor sich hin und man sah es halt nur so halb und nicht so richtig. Und dann stand plötzlich neben mir jemand auf, ging auf dieses Wahlplakat zu, grummelte noch vor sich hin, ich kann so nicht essen. Und hat dann dieses FDP-Wahlplakat so gehangen, dass er es gar nicht mehr sehen kann. Also ich dachte noch im ersten Moment, er möchte es wieder richtig ausrichten, ja, damit Schwaben, Hochburg und so, Ordnung muss sein, ist Vorschrift. Aber nein, er hat es tatsächlich einfach nur... nochmal weitergedreht. Ach ja. Wählt man nicht im Prenzlberg eher die ÖDP oder so? So. Öko. Ist ÖDP nicht irgendwie so frankfurt-zentristisch, weil das so eine komische Halbsekte ist? Nee, es ist halt so, das sind grüne Nazis halt. Um mal diesen Terminus zu benutzen. So, ja, die Kategorien. Inwiefern unterscheiden sie sich jetzt von. Also, so Witze, die nicht zünden, sind die besten. Schieß nochmal. Ach so, ach genau. Nicht auf Kommando. Ja, ja ich mache noch mal ein neues Gift. Grad. Wie viele hast du davon jetzt eigentlich? Von den Patronen? Ich habe noch hier eine ganze Nachfüllpackung. Oh. Möchtest du mal schießen? Da sind noch 3 Stück drin. Ich muss das alles weg. Dürfen wir nachher die Sondersendung stören durch unqualifizierte Zwischenrufe? Das geht nicht. Doch. Das war auch besonders clever, so ein Zeug zu nehmen, wo hier alle sauteure MacBooks oben stehen. Die Absprache war, es gab da mal eine Absprache, dass wir nur noch vor uns schießen. Aber die Gäste haben die anscheinend nicht mitbekommen. Nee, das habt ihr auch schon nicht mitbekommen. Das waren aber nur 2. Ich hab die Ansage gemacht und ihr habt alle wieder nicht zugehört. Das ist nämlich typisch, weil nämlich einfach... Ich hab nicht mal gehalten. Guck mal, Dennis redet jetzt sogar, während ich hier versuche zu reflektieren. Ja, das ist ja was total was Neues, dass Podcasts alle durcheinander reden. Ja, das ist doch alles... Siehst du, meine... wie nennt sich das? Guck mal, dieses, schon wieder seine Patrone nicht abgezündet. Das ist so schlimm. Das ist deutsche Qualitätsware. Ist das eigentlich... Das ist so das fortgeschrittene russische Roulette. Ist das eigentlich hier NBC oder was ist das? Nee, das ist Comedy Central. Ach, na dann. Ja. Ach komm, ach ja, jetzt sehe ich es. Hm. Ja. Ja, jetzt ist. Es geht ja irgendwie der Witz aus, ne? Also ihr habt noch eine Stunde, also das wird ja. Ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wir haben jetzt auch Gäste. Ja auch, was das Schöne ja ist, ach, ja, wenn wir nichts mehr zu erzählen haben, schmeißen wir einfach die Gäste raus und machen die abflauende Stimmung einfach. Schieben wir auf die Gäste. Ich finde die Stimmung hier total super, um ehrlich zu sein. Und dann, du kannst einfach nur weitermachen, weil Kone ist einfach nur damit beschäftigt, hallo, nicht sein MacBook sauber zu machen. Das ist ja auch nur das Teuerste hier. Also. Ralf fordert mehr Energie. Ich lasse es einfach so. Also, liebe Claudia, wir danken dir. Du hast aber Angst um dein MacBook. Meins ist kaum beschmutzt. Und selbst wenn, dann habe ich es schon wieder. Ach, das ist ja langweilig. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Du darfst jetzt auch die anderen Räume der Party-Location erkundigen. Ja. Wo ist eigentlich hier mein Catering? Ich prangere das an. Ah, Moment. Also nicht, dass ich es essen würde, aber... Ach so. Da ist gesundes Obst drin. Das ist übrigens sehr gut, dass wir es auf den Boden gestellt haben, dass es nicht auf dem Tisch stand, wenn ich diese Konfetti-Schlacht hier anschaue. Das ist aber hier... Hallo, das ist schönes... Aber Claudia, du hast doch nicht ausgetrunken, sehe ich, wenn du Foto gehst. Ja, das hat Gründe. Du hast den Pfeffi nicht getrunken. Ich hatte schon einen. Das stimmt nicht, das haben wir nicht gesehen. Ist das alles? Natürlich habt ihr das gesehen. Ich muss noch eine Sendung machen heute. Danach trinke ich den Rest der Flasche. Okay, das sind die. Ist jetzt hier dokumentiert. Kriegt es jetzt keiner mehr angeboten. Ach ja. Ich habe also alle anderen Gäste gerettet, ja, die müssen mir jetzt dankbar sein. Apropos, warte mal, wo ja, ist ich gehe aber jetzt mal, ne? Ja, also, man ist auch aber eine Staubsauger eigentlich oder sowas. Ich hoffe. Gut. Das macht ihr dann nachher, ne? Ja, ja. Cornelis ist dafür zuständig. Ich leck das alles auf. So. Ich hab die Sendung vorbereitet und das gehört dann zur Nachbereitung. Also Dennis lädt es hoch und Cornelis macht sauber. Ich habe auch Dinge vorbereitet. Ihr habt die AGB gelesen. Auf mein Kommando, Alter. Die was? Die AGBs? Ja, für die Nutzung des Sendezentrums. Die Bühne muss bitte Besen rein übergeben werden. Haben wir eigentlich einen Besen oder muss ich jetzt jeden einzeln aufsammeln? Ich glaube letzteres. So. Tschüss. Eins. Wir kriegen das hin. Zwei. So. Tschüss. Ich jetzt einfach mal. So, machen wir direkt den nächsten Gast, oder? Ja, jetzt sind wir, natürlich. Es kommen hier Gäste nach und nach. Also, ohne Ende. Weil es ist ja immer so, dass dann irgendwann die Gäste, kein Pfefferschnaps. Mann. Schnittchen oder Schnäpschen ist doch dasselbe. Wo sind sie? Das ist ja mal, die unterhalten sich ja alle im Wohnzimmer, so muss man sich ja so vorstellen. Und die tanzen, weil wir so gute Musik spielen, ja. Und dann kommen die irgendwann in die Küche, weil sie sich neues Bier holen wollen. Wir brauchen ein Bierregie. Und dann sitzen sie oder beziehungsweise stehen sie auf einmal da und sprechen mit uns, so wie der Sven. Guten Tag, Sven. Ich habe den Text vorgegeben bekommen. Dummerweise hast du mir keinen Ausdruck gegeben. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen sollte. Du hast einen Text? Ich sollte ganz anständig. Nein, ich habe keinen Text. Ich habe keinen Text geschrieben. Also, wir können kurz vorlesen, was dein Text ist. Hier steht. Genau, Sven. Mach mal. Steht hier ein Text? Ja, Pfeffi anbieten. Mehr steht da nicht. So, möchtest du einen Pfeffi? Pfeffi anbieten. Ja, her damit. Wo hast du denn die Flasche? Ich habe heute noch nicht genug Scheiße in mich reingekippt. Nicht auf Das ist keine Scheiße, das ist Odol mit Alkohol. Also mit mehr Alkohol. Fantastisch. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Odol übrigens. Macht man den jetzt Ex oder kippt man den direkt ins iPhone? So. Odol möchte ich mal festhalten. Ich habe ja im Abitur, mein drittes Prüfungsfach war ja Chemie. Ja? Und du hast den selbst angerührt. Nee. Und die Klausur ging darum, dass sich, wenn man Odol lange stehen lässt, durch die Oxidation sich Phenole bilden. Und wir sollten wir sollten erklären, wie es dazu kommt, dass sich aus diesem Phenol, chemischen Verbindungen besteht, wie sich da jetzt Phenole bilden. Fensterreiniger mit grünem Farbstoff. Um das mal abzukürzen, Odol, ich habe vier Punkte geschrieben, oder? In der Abi-Klausur. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich ist ein guter Hinweis, denn das schmeckt wie Odol. Habe ich vorhin schon erwähnt. Du hast es, glaube ich, gehört, denn du saßt ja im Publikum. Pflicht. Ja, ich meine, also man ist jetzt auch nicht so ganz sicher, ob man das jetzt trinken oder mit Gurgeln und Ausspucken soll. Vorwiegend natürlich in Cornelis MacBook. Mhm. Aber ich bin eigentlich viel mehr an dem Faxe interessiert. Vor allem, Trink wie das mal. Jetzt mit Konfetti ja, ist schmeckt. Drin. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein bisschen geschockt, dass der Fiebrich hier vorhin tatsächlich das Fax akzeptiert hat. Das ist ja ekelhaft. Dass der Fiebrich das Fax akzeptiert hat, weil ich dachte eigentlich, das können wir die ganze Sendung immer wieder Leuten anbieten und keiner nimmt's, weil es so hässlich ist. Die müssen das in so großen Dosen anbieten, damit sie auf ihr Kontingent kommen, oder? Ja. Also ich meine, das ist ja irgendwie, das kann man nachher auch als Mülleimer benutzen, weil oder? Steht auf der Dose mehrfach Bier drauf, weil man es nicht glauben möchte. Ja, vor allem auch so in schönen verschiedenen Größen, damit man auch so noch was meinst völlig du? Betrunken abends in der Kneipe. Was meinst du, wo Johnny Ive das Design für den neuen Mac Pro geklaut hat? Ja, aber ich glaube, die Dose ist größer. Ja, es kann sein. Die Dose ist größer als der Mac Pro. Wobei, wahrscheinlich kommt irgendwie raus, wenn man den neuen Mac Pro mit Faxe kühlt, dass man dann noch ungeahntere Details und Leistungen. Es gab ja auch mal dieses ganz tolles Video, das, wo so ein Rechner außen abgeklebt war mit mehreren Schichten. Hier, wie nennt sich das? Klarsichtfolie, wie heißt das? Klarsichtfolie? Frischhaltefolie, so, genau. Das, ja. Und dann wurde einfach ganz viel Öl reingekippt, um den so zu kühlen, und dann wurden damit Bitcoins gerechnet. Ja, Öl ist ja etabliert. Ja. Öl ist etabliert. Zum Kühlen. So als Kühlmittel kann man das. Nee, aber ihr versteht das nicht. Das wurde nicht in Schläuchen darum geführt, dass die Luft sich abschmeißt. Der war da drin, ja. Das sorgt ja dafür. Also, ne, das dann. Es geht auch mit destilliertem Wasser. Das leitet ne? ja nicht. Ist die Frage, ob auch mit altem Frittenfett das funktioniert? Vermutlich. Ja, aber da hast du viele Schwebstoffe drin, die dann so. Vermutlich deine Platine. Und die Salze da drin sorgen wahrscheinlich dann wieder für Oxidation an den Schaltkreisen, und das ist irgendwie nicht so geil. Aber wenn du dir nachher Mayo drauf schmierst, vielleicht isoliert das dann wieder, ist ja wieder ausreichend Öl drin. Es wurde mir zugetragen, dass auf LAN-Partys immer eine Kiste destilliertes Wasser bereitsteht. Falls jemand Kaffee aus seinem MacBook gibt, wird es da reingeschmissen. Das ist dann nicht schlimm. Destilliertes Wasser? Ja, das funktioniert. Ich hab das nicht verstanden. Falls destilliertes Wasser. Auf sein MacBook. Ja, okay. Dann schmeißt du das danach in die Kiste destilliertes Wasser. Mit Wasser drin natürlich. Und also, dann reinigt das. Erstmal will ich ja jetzt die Tatsache anzweifeln, dass auf LAN-Partys MacBooks unterwegs sind. Das halte ich ja schon mal so für ein Gerücht. Mhm. Und dann destilliertes Wasser leitet nicht. Ja, weil die Salze fehlen. Genau. Aber nur natürlich nur, wenn du das so elektrolyseartig destillierst, weil wenn du das alles verkochst und wieder so, ne, so wie man das so mit Schnaps macht zum Beispiel, dann bleibt natürlich immer so ein bisschen Salz übrig. Und das willst du ja auch nicht haben. Deshalb musst du das alles mit Elektrolyse und Osmose und haben wir noch so ein paar Mitose. Buzzwords, Mitose, Dextrose und die Mitose mit der Dextrose in Warpkern. Apropos Chemiearbeit, ich habe ja meine Realschulschlussabarbeit auch in Chemie gemacht. Ich mach's zum Thema Erdöl. Hab dann bei der Shell-Pressestelle angefragt. Nee, Aral. Durftest du dir das Thema aussuchen? Ja, ich durfte es mir aussuchen. Und du hast einfach nur gesagt, Thema Erdöl. Ja. So, und habe ich bei der BP-Pressestelle angefragt. Könnt ihr mir irgendwie so eine kleine Probe Öl schicken? Was kommt später? So 2 Wochen später. UPS-Gefahrentransporter. 1 Liter Öl. Erdöl. Bestes russisches Erdöl. Mit dem Aufkleber viel Spaß in der Schule. Hast du davon ein Foto? Leider nicht mehr. Du weißt ja, ne, no pics. Was hast du mit dem Öl eigentlich gemacht? Das ist ja die Frage. Ich hab's destilliert und hab dadurch Benzin und so Zeug gemacht. Als Teil meiner Abschlussarbeit. Und du hast nichts übrig behalten? Nee, den Rest habe ich der Schule gespendet. Das ist doch fahrlässig. Was hätte ich denn machen sollen? Du hättest auch so machen können wie der Opa von meinem Freund Arnold. Erzähl. Der Opa meines Freundes Arnold, mit dem ich bereits zum Kindergarten gegangen bin, ja, der hat immer seine alten so Ölreste für seine Zweitakter Rasenmäher hat er einfach im Garten ausgeschüttet und gesagt, das ist ja Erdöl, das kommt ja aus der Erde, dann sollst du auch wieder hin. Ja. Das ist so ein bisschen wie ein Bekannter von mir, der mal immer, wenn er in ein Zimmer mit Computern ging, das Fenster aufgemacht hat und meinte, da geht ja der Elektrosmog dann raus. Also es gibt so diverse verquere Weltanschauungen, ja. Aber Arnold, der hat übrigens mal schöne Grüße an die BP-Pressestelle. Danke dafür. Arnold hat übrigens derweil Industriekaufmann gelernt bei Enercon, einem großen ostfriesischen Konzern. Das stimmt tatsächlich, das ist kein Scherz. Der einzige ostfriesische Konzern. Das ist vermutlich auch leider richtig. Und der macht so Windanlagen. Und dann hat er Psychologie in Groningen studiert. Und mittlerweile arbeitet in der Buchhaltung eines Unternehmens in Hamburg, die... Kennt ihr diese Teppiche vor Rossmann? Du hast mich irgendwo zwischen Erdöl verloren und Garten mit Rasenmäher. Vor Rossmann liegen immer so Teppiche zum Abtreten der Füße, ja? Und die machen die sauber. Und da sitzt in der Buchhaltung. Ist das? Okay, in meinem Kopf kippen die Faxe mit Konfettikanonen in Robbenbabys, ja, die Erdöl die auf... Die schauen uns mit exakt sehen. Das ist, Ja, das wird anstrengend. Wir geben denen keinen guten... Ja. Die fassen sich auch an den Kopf und Arnold hat meines zusammen. Wissens, ich setze meine Schnittmarke. Keinen, ne? Twitter-Account. Das ist keine Schnittmarke. Wie macht man denn hier weiter? Nach rechts. Ja. Genau. Haben wir denn noch Themen? Jetzt ist er übersprungen. Ah. So. Ah. Nein, jetzt musst du auch zurück. Du musst lass zurück. Ja, fährt. Genau. Ah. Ja, gut. Ja. Ja, ich bin faszinierend, schockiert. Oder? Können wir das mit dem Bauchschwung. Giftding irgendwie noch unten an die Shownotes kleben? Ja, wir laden es irgendwie hoch. Ich kann da einen Film draus machen. Wir könnten das auch beschreiben. Also der ist dann nicht synchron, aber ich kann einen Film draus machen. Wir sehen jetzt zwei Menschen, die offensichtlich irgendeine Kampfsportart machen, vermutlich Judo. Ja. Ich war mal beim Judo, ein halbes Jahr, dann wurde es uncool in der Schule. Hast du einen Gurt bekommen? Ja, den gelb-weiß, weiß zu gelben. Das ist der erste, den man kriegt, ne? Ja. Ah, cool. Ja. Richtig, nee. Hast dich richtig reingehängt im halben Jahr. Den weißen kriegt man so am Anfang. Ja, ja, und dann aber ist die erste den ersten, den man genau mit der Prüfung. Weiß ist auch, dass da nichts runterrutscht. So. Ah. Juhu. Und die, ich sag's aber lautmalerisch, wir müssen lautmalerisch nachmachen. Ja, ich wollte ja gerade. Also du hast es ja describend, also spielschreibend so, gemacht, deswegen, ich meinte lautmalerisch. Okay, okay, also wie eine Kuh, die eigentlich muh macht, macht okay, man lautmalerisch muh. Du bist der Trainer und ich bin Putin. Ja. So, okay, das reicht. Und ich bin der rote Typ im Hintergrund, der macht. Ja, was macht der da eigentlich? Weiß ich nicht. Putzt er den Boden? Apropos Boden putzen. Ach nee. Nicht jetzt. Ich glaube, der versucht sich zu dehnen. Was war das? Ja, ja. War das eigentlich hier mein grünes, ekliges der Zeug? Hat ja auch rot, der trägt ja auch beide leer. Der trägt ja auch rot-weiß. Verdammt. Dehnen. Hast du keinen Tusch vorbereitet? Na, der ist ja ein bisschen armselig. Ja. Ja, es tut mir leid. Ja. Haben wir echt Themen für dich? Ich muss hier auch noch hier irgendwie so ein bisschen... Er könnte noch was zu Pantone sagen. Ich bin nö, eigentlich zum Beispiel nicht nackt durch den Zug laufen. Das geht auch. Was war das denn auch mal? Was hab ich denn da kein Kommentar. Moment, das habe ich hier offen. Ich habe eindeutig gesagt, genau, keine Bahnthemen. Von Magdeburg nach Braunschweig, das ist quasi meine Region. Von Magdeburg nach Braunschweig? Ja, hat sich jemand nackt ausgezogen, ist durch den Zug gelaufen. Ist doch toll, oder? Ja. Super Nachricht. Jetzt ist ja dieses Nacktsein. Das kann man jetzt stundenlang diskutieren. Ja, das ist auch politisch aufgeladen. Darf ich kurz darauf hinweisen, dass er mit kreisenden Hüften durch dieses reingegangen ist? Das passt perfekt zu unserem GIF. Ja. Ja. Dann ist doch auch dazu eigentlich alles gesagt. Die Bitte eines Mitreisenden. Wie findest du unsere neue Webseite? Lob mich mal. Die ist fantastisch. Danke. Vor allem, dass du das alles selber gemacht hast, möchte ich hervorheben. Ich habe das in wochenlanger Arbeit aus Stein gemeißelt. Genau, wissen ja wenige Leute, du hast ja Steinmetz in Weimar studiert. Ja. Und da hatten sie dir auch Webdesign beigebracht. Das heißt, du hast da also auch eine ganz filigrane Handarbeit einfach reingekleistert. Ne? Also dieses mundgeblasene, handgeklöppelte, arschgedrückte, das ist fantastisch. Also ich finde das echt schön. Ich will immer noch wissen, das T, das hängt so ein bisschen hinten. Ist das gewollt oder ist das geblutet? Ja, das ist eigentlich nicht gewollt. Ich hab das übersehen. Na, du könntest jetzt sowas Intellektuelles sagen, wie das ist dein Hook zu Heartbleed oder sowas. Das T-Bleed. Nee, das war einfach, ich bin wahrscheinlich beim Pfadeziehen ausgerutscht. Was auch immer Pfade ziehen bedeutet, aber. Gut, wir können jetzt auf Pfade eingehen. Wir haben ja eben schon über HKS geredet. Wollen wir nicht mal, also, das ist ja eine Party. Ich möchte das nochmal betonen. Stimmt, der Sven hat immer noch kein Bier, Regie. Ich habe ja an den Faxen genippt. Nee, du kriegst ein richtiges Bier. Du Scheiße. Wenn der Sven mal was möchtest du, Jever oder Bayreuther? Was ist politisch besser? Wofür werde ich weniger gelüncht? Bier ist ja immer so ein bisschen politisch Jefer? Aufgeladen. Jever. Ja, dann nehme ich das. Bayreuther. Ja, Jever. Okay, also wir haben technisch schön eine halbe Stunde rum, dass die beiden diskutieren. Super. Guck mal. Nicht so kommerziell. Das ist jetzt aber kein das ist auch typografisch viel schöner, das Bier. Oh. Kann das irgendwer mit so einer Hipster-Geste öffnen? Nein, ja, mach schon. Mach mit deinem MacBook bitte. Nein. Ich finde das faszinierend. Ich kenne jemanden, der hat das immer mit den Zähnen gemacht. Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie oft der das gemacht hat. Ja, der hat das ziemlich oft gemacht und der erzählte dann auch in der Schule übrigens, erzählte dann irgendwann, dass er jetzt damals in der Grundschule der linke und rechte untere Schneidezahn, das seien jetzt Implantate. Und ich frage mich, warum. Da herrscht also so eine gewisse Kausalität. Über 40 und macht das immer noch ohne Probleme. Ich weiß nicht, wie er das tut. Ja. Nee, also ne, Sachen mit Körperteilen aufmachen. Also meistens nicht gut. Nee, vor allem, wenn sie scharf und Bierdeckel sind. Da ist ja Alkohol drin, oder was du hier trinkst. Wie? Cornelis trinkt Alkohol, obwohl er eigentlich... Aber das ist Brause. Also ehrlich gesagt auch da stand Brause drauf. Pipi sein. Also. Er hat mir ja noch ganz großartig vorerzählt, kauft ruhig Bier. Ich habe die Grenze auf unter 3% gelegt. Ich habe ja wieder meine alkoholfreie Phase. Ja, das reinigt. Apropos Party, wo sind die Schnittchen? Ja, Schnittchen leer. Es gibt noch meine Idee, wir wollten ja eigentlich, ich hatte ja vorgeschlagen, dass das ist ja nichts mehr. Nee, wir haben auch Brot. Hast du kein Brot mehr? Nee. Da sind nur noch so Sachen, die an Bäumen gewachsen sind. Ja, ist doch. Tomaten sind lecker, Johannisbeeren sind auch gut. Wo weiß ich, wo du die hochgezogen hast, Hammer? Die habe ich bei Kaisers hochgezogen. Das könnte ja auch irgendwie rot angemacht. Hast du die gewaschen? Ja, ja, klar. Heute Morgen. Er war dabei. Ich hab's gesehen, ja. So, vielen Dank. Wir können ja mal ein Spiel spielen. Das ist Partys, ja ekelhaft. Auf Partys spielen. Was isst du denn gerade? Eine Tomate. Ja. Auf Partys oder eine sehr große Johannisbeere. Auf Partys spielt man ja. Oh. Der war gar nicht schlecht dafür, dass so wenig Reaktionen aus dem Publikum kommt. Also. Sorry, müssten wir im Wollen wir nicht sagen. Mal ein Partyspiel spielen? Oh, das ist ja Schwefel. Hallo. Renke? Ja, Partyspiel, ja, Renke, bitte. Ja, habt ihr Vorschläge? Weiß ich nicht. Gibt's Vorschläge aus dem Publikum? Nee. Was? Hört ihr nicht Partyspiele. Zu? Partyspiele! Kein Platz auf dem Tisch. Und wir haben keine leeren Flaschen. Außer Renke. Ich hab Risiko mitgebracht. Wir haben das früher im Chemiesaal in der letzten Reihe gespielt. Risiko. Ja, wir haben angefangen mit so billigem Kram wie, ich sehe was du nicht das siehst. Das wollte ich auch vorschlagen. Domino. Und dann haben wir geguckt, ab wann fällt's auf. Risiko. Bei Risiko haben wir dann irgendwann, war irgendwie langweilig, weil auch das ist dem Lehrer nicht aufgefallen. Risiko ist total geil. Auf den alten Versionen, ja, stand immer, es gibt so eine Karte, die hieß früher Erobere Afrika. Mittlerweile heißt sie Befreie Afrika. Nur, das war ja. Bei uns hieß das Spiel ja auch immer, gib auf oder wir hassen dich. Das war eigentlich immer, wenn man von Anfang an Australien hatte, das war irgendwie immer scheiße. Wir können ja mal, ich sehe was du nicht siehst, spielen. Ja. In so einem Audio-Podcast auch ganz, ganz hervorragend. Wenn du die Party-Checkliste abarbeiten willst, könnten wir das tun. Ja, dann sieh doch mal, was wir nicht sehen, Sven. Was ist da jetzt irgendwie anstrengend? Weil eigentlich sehe ich nur diese beiden Strahler. Was? Du meinst, er sieht Niveau und wir nicht? Oder? Das liegt da unten, Dennis, guck mal da. Achso, da. Da steht die Tasche drauf. Ja. Ich sehe was, das ist braun, beige, meliert. Ich sehe nichts, ich sehe nur Scheinwerfer. Okay, alles klar. Ist ein bisschen offensichtlich, ich weiß. Ja. Meinst du den fünften Stein von links oder den sechsten? Nein. Also, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Du bist Renke, falsch. Renke ist, glaube ich, da. Völlig falsch, okay. Von uns aus gesehen, die rechte Wand. Das hat gerade was Pastorales. Der 14. Stein von oben. Die Reihe meine ich. Und dann der 6. Stein von links. Ich weiß, es war sehr offensichtlich. Es tut mir leid. Ja, ist richtig. Aber Renke, du hast ja dein Talent dafür. Und ich habe extra versucht zu schielen, ja, um dich zu verwirren. Und das wurde irgendwie nicht. So, wir haben sogar das Partyspiel gespielt. Ich muss mein Bier trinken, ne? Das macht man so. Ja, mach mal. Renke, möchtest du nicht einfach die nächsten Podcasts ganze Zeit so in so einer... Nee, dann brauchen wir auch so eine Kathedrale. Achso, das baue ich dir. So digital. Das baue ich dir digital. Nee. Ich möchte das richtig schön analog zum Anfassen haben. Man merkt schon, das Lallen wird stärker. Wie viel hast du schon? 3/4. Das kann man ja auch bei den Dingern nicht so genau sagen, ne? Weil man muss das immer anpassen. Es könnte auch zwei Drittel sein. Also. Naja. Das ist schön. Soll ich mal trinken? Hau rein. Ja, mach. Darf ich mal kurz erzählen? Das während der letzten Sendung ist noch niemand gestorben, glaube ich. Das war bevor Cornelis aufgehört hat, Alkohol zu trinken für seine komischen Cleansing-Wochen. Ja. hat er mal erzählt, sag mal, ich trinke jetzt abends zum Einschlafen gerne mal so eine Literdose 10% Faxe. Meint ihr, das ist problematisch? Nein. Ich muss korrigieren, es war ein halber Liter nur. Wo kriegt man du, das macht es nicht so viel besser. Das ist nicht Faxe, es war Elephant-Bier. Okay. Das klingt auch gleich viel männlicher. Ja gut, das ist natürlich, also, das geben wir dir. Das ist aber nicht Podcast-tauglich, wie waren denn hier so, merkt. Das wie nicht waren gut. So deine Erfahrungen so? Also hast du dann, also waren die Träume jetzt ohne? Hätte man mir mit einem Ziegelstein, der in Zitrone gehüllt ist, auf den Kopf geschlagen. Also wir hatten ja gestern in der ADN-Lesung diesen schönen Eintrag mit, ich bin nachts Batman oder irgendwie woanders her müssen diese komischen Schlafprobleme oder Aufwachprobleme herkommen. Vielleicht hast du ja auch schlafgewandelt oder irgendwie warst du in einer Paralleldimension ein Superheld. Starkbier zum Einschlafen ist sehr, sehr gut. Starkbierman, gibt's den schon? Ja, nein. Ich. Starkbierman. Das wäre eine Idee. Also einfach mal zu gucken, wo es hinführt. Man kann ja mal so einen Plan aufstellen. Irgendwie ein Faxe, zwei Faxe, drei Faxe. Dann stellst du noch daneben einen halben Liter, einen Liter. Kannst ja steigern. So eine Matrix, ja. So, und dann machst du eben so Kreuze bei Superheld abgehakt. Irgendwie totalitäre Weltanschauung abgehakt. Und irgendwann hast du dann Allmachtsfantasien und kannst dich irgendwie bei Gott.net mit einem Login einloggen. Du meinst, Hitler hat Faxe getrunken? Na, das finde ich jetzt eine steile These. Es ist übrigens witzig, weil ich habe wirklich, darf ich mal ganz kurz rein. Ja. Ich habe wirklich Superheldenträume in letzter Zeit. Die klappen immer dann, wenn ich mich aufs Sofa lege und das Licht noch an ist. Cornelius, merkst du, dass es nicht besser wird? Es macht nichts, es ist lustig. Meine Superheldenfähigkeit ist übrigens Spezialkleber. So, reicht. Heute Morgen erzählt, ja. Heute Morgen auf dem Sofa, als Cornelius und ich Kroketten frühstückten, erzählte daran mir, gesagt, Erschuld, es wird so. Nicht besser. Erzählte mir, heute Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume, die ich öfter habe. Nämlich, ich träume des Öfteren, dass mein iPhone einen Sprung hat. Okay, jetzt sagen wir es. Manchmal träume ich auch, dass ich mein iPhone. Das habe ich im Vertrauen erzählt bei Krokettenmann. Manchmal träume ich auch, dass mein iPhone sich verbiegt. Das ist aber ein schönes Bild, wie er so morgens auf der Couch liegt, so völlig platt, so. Nee, wir saßen. Erst mal eine Krokette. Renke, weißt du, wovon ich die ganze Nacht geträumt habe? Und dann tunkt ihr so schön die Kroketten in Faxe. Wir hatten nicht mehr. Während Dennis euch so Luft zufächert. Ist ein schönes Bild, doch, ja. Nee, finde ich gut. Prost. Soll ich noch erzählen, was du danach erzählt hast? Nein. Wenn das voll kein Problem ist. Jetzt müssen wir mal ein bisschen dich denunzieren. Was du danach erzählt hast, ist aber nicht so schlimm eigentlich. Ja, mach mal. Dann Cornelius, mach mal. Dennis, bitte, wir müssen jetzt Renke denunzieren. Ja, ich nehme mich mal zurück. Was bei Renke? Kann man das Mikro von Renke mal runterdrehen? Und zähl mal die Spenden, die ich hier gerade schon... Oh ja, apropos, hier, ne? Soll ja keiner sagen, wir wären hier bei armen Leuten. Ah, sehr gut. Ein ganzer Euro. Das ist mehr als die digitale Gesellschaft von mir. Das haben die ersten Gäste nicht gemacht. Ja. Aber hier, wie hieß der Vogel noch? Welcher? Die Bekassine. Ja, ja, entscheidet euch. Eure Eltern spenden der Bekassine. Deshalb müsst ihr jetzt uns spenden für unseren Bierpunkt. Das ist auch mehr als die Bekassine bisher von mir bekommen. So, wir haben jetzt 3 Euro. Gemacht? Nein. Ach so. Ich wollte dich nicht um dein Faxe betrügen. 3,90 Euro, meine Damen und Herren, es sind immer noch 106. Du wolltest den Rand halten. 106 Euro zu finanzieren. Ich wollte das einfach nur mal abschließen. Und jetzt beim RTL Spendenmarathon? So, dann haben wir jetzt 30 Sekunden, Kinder, los, alle auf Renke. Ich habe doch mittlerweile vergessen, was der mir im Vertrauen erzählt hat. Ach. Das ist einmal mit Profis schaffe, ne? Einmal nur. Ich kann nicht, wenn mir jemand dabei zusieht. Gut. Ja. Diese Pause ist gewollt. Hör doch mal. Nicht vor meiner Nase, bitte. Das atme ich dann nur ein. Dennis entwaffnen. Dann sterbe ich davon. So. Will ich nicht. Ah! Danke. Ah, mein Nippel. Das war traurig bisher. Ja. Na, irgendwie müssen wir halt Stimmung in die Sendung bekommen. Ja, ihr merkt schon. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, ja. Und ich möchte sagen, dass das stützt jetzt nur meine Ansicht, dass ich allen anderen moralisch völlig überlegen bin. Rhetorisch vielleicht. Nein, eigentlich moralisch. Schüchtern. Das muss ja auch mal gesagt werden, so von außen. Ne? Du meinst, wenn du hast mir auch beim letzten Mal gesagt, ne, das ist ja jetzt knapp ein Jahr her, dass ich im Anycast zu Gast war, hast du gesagt, ne, bis zum nächsten Mal Anycast darfst du dir nicht die Haare schneiden. Wie man sieht, du hast mich so sehr eingeschüchtert, das hat funktioniert. Du hast dir die Haare nicht geschnitten und trotzdem sind sie weniger geworden und das ist schon mal echt... Das liegt daran, dass ich mit Medien arbeite. Das, ne, diese ganzen Dennis, ne, du hast doch ein Wort gefunden da draußen. Nee, du bist ja kein Marketingabschaum. Nee, aber ich habe oft mit denen zu tun. Ach so, ja, tut mir leid. Und dann fallen die aus, aber naja. Mit dem Marketingabschaum die Haare waschen. So. Komisches Bild in mit Foxe. Der, vor allem das Lustigste sagt der Marketingabschaum, der in einer Kommunikationsagentur arbeitet. Ich weiß, ja. Wer jetzt? Ich. Ach du, ja. So. Psst, du bist auch hier. Sozialer Selbstkannibalismus. Kasteiung heißt es doch. Er ist doch katholisch. Ich wollte nicht zu viele Fachwörter. War mit katholisch. Meine Oma hat mich ja enterbt. So ausgetreten. Dann gibt es immer so viele Querlinks. Und du hast ihr das gesagt. Nein, habe ich ihr nicht gesagt. Und trotzdem hat dich deine polnische Oma enterbt. Da gab's nichts zu erben. Sag mal, Dennis, außer der Religion. Nee, ausnahmsweise ist dein Telefon mal nicht angesteckt. Ich sehe dein Telefon immer nur an deinem Rechner angesteckt. Nutzt du das so oft oder brauchen diese Windows-Mobile-Telefone irgendwie so viel Strom? So, jetzt geht's schon um Windows-Mobile-Telefone. Ich glaube, Sven, wir können dich jetzt auch mal rausschmeißen. Das ist ja toll. Na, du bist ja nur in die Küche gekommen, um dir ein Bier zu holen. Das hast du bekommen. Ja, das habe ich bekommen, richtig. Und hier dieses komische grüne Zeug. Genau. Weg mit dem Scheiß. Ja, trink das mal auf. Haben wir noch ein Glas? Ah, wir haben ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so unlecker. Hier ist noch ein Glas mit Inhalt. Das ist ekelerregend. Aber ja, nee. Ich sag nur, jetzt wenn noch ein nächster Gast käme, man weiß ja nicht, wer hier alles so herkommt. Dann können wir dem kein Glas anbieten. Ah, dann sondern gehört auch zu, dass man live eine Mate umschmeißt. Ja? Also sondern irgendwie nur die Flasche. So, tschüss. Vielen Dank, Sven. Ich geh jetzt, ne? Sven at Graforama, der macht immer die ganzen Logos für uns. Danke. Tschüss. Ciao. Ja. Willst du noch eine Überleitung moderieren? Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir sind ja in Kreuzberg. Die Küchentür ist Das ist ja auf, der ehemalige ja. Westen. Und auch der jetzt im Osten ist. Wir bräuchten vielleicht noch etwas, um uns zu ergänzen. Guten Tag. Ah, Martin Fischer. Hallo. Staatsbürgerkunde-Podcast. Noch mehr Podcaster. Ja. Alles dreht hier im eigenen Saft. Nee, dünnst ihr dreht einiges. Schmort, glaube ich. Ne? Schnaps. Schmort ist... Immer. Ja, du Bitte. Hast... Du musst dann entweder ein Glas von jemand anderem benutzen ich oder noch eins. Sah sauber aus. Aus der Flasche trinken. Das sieht ein bisschen aus wie Medi-Night. Das schmeckt wie Odol. Habe ich schon die Geschichte erzählt, wie ich in meinem Abitur darüber geschrieben habe, dass Odol Phenole erzeugt, wenn man es länger geöffnet Danke. Steht. Okay. Ich wurde mit der Waffe bedroht. Guten Tag, Martin. Guten Tag. Trinkt ihr mit? Ja. Ja, mach mal hier. Cornelis? Mit Feltins. Achso. Nee, gib mal richtig Schnaps jetzt. Ich dachte, ja. Mein Agentenname ist Doppel-Null-Null. Was? Nix. Ihr kommt auch nicht viel raus aus der Küche, oder? Nee. Aber das ist doch der beste Platz ja. Bei so einer Party, dass man nicht aus der Küche rauskommt, oder? Eigentlich, wenn die Küche groß genug ist. Hier ist der. Weil, guck mal, im Wohnzimmer oder wo auch immer die Party stattfindet, ja, man kann ja auch ein Loft haben und da ist vielleicht so ein Essbereich mit angeschlossenem Wohnzimmer, wenn man die Krone hat. Eine Wohnküche. Dann, und dann, ja, genau, man wählt grün und hat eine Wohnküche. Und dann kann es vielleicht sein, dass da komplett die Musik läuft, aber ansonsten sagen wir mal Wohnzimmerbereich, da läuft Musik, das ist laut, da kann man sich nicht unterhalten. Wir sind in die Küche gegangen. Vor allem läuft nur Musik bis 22 Uhr, wir sind ja im Prenzlberg. Nee, wir sind in Kreuzberg, das haben wir doch gerade gesagt. So. Das war doch die Einleitung dazu, dass jetzt Menschen aus dem Osten dazukommen. So, ach ja, Schnaps trinken wollten wir, ne? Prost. Prost. Prost. Ja. Habe ich schon erzählt, dass der offizielle Claim dieser... Schmeckt wirklich wie Odol. Ja, der offizielle Claim dieses Unternehmens, die diesen Schnaps herstellt, ist nie wieder Zähneputzen. Wird die eigentlich von dem produziert? Wie heißt diese Schnaps, die auch Küstennebel machen? Küstennebel? Ja, ja. Küstennebel ist traditionelles Getränk an der Ostsee. Und zwar von Behn. Behn heißt der Laden. Nimm nicht den, weil der kommt von Behn oder so war das. Sind denn Behn denen? Oder, weil mein denen. Mathelehrer in der 6. Klasse hieß ja Herr Behm mit M. Ja. Aha. Der hat prophezeit damals, ja. Wie heißen die Marke? Es waren 33 Spieltage in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt. Und er prophezeite, Leverkusen stand vor Bayern München in der Tabelle, mit 3 Punkten Vorsprung. Und er prophezeite, pass mal auf, Jungs und Mädels. Die machen sich so in die Hose, Bayern wird Meister. Und was passierte? Bayern wurde Meister. So. Herr Behm konnte das mit dem mit der Mathematik und Statistik und so in die Zukunft hereinrechnen, kommt das schon ganz gut. Ja. Ja. Du machst Geräusche. Du bist, glaube ich, der Einzige, der mit Fußball das jetzt... Nasenlochwechsel. Ist Sorry. Der Fiebrich noch da? Nee, der ist gegangen. Scheiße. Oh. Er ist wieder da. Nee, das ist doch der Sven. Das ist Sven. Das ist Sven, ja. Der Fiebrich ist nicht hier. Der hat auch lange Haare, aber anders. Ja. Oh nein. Okay. Lassen Sie mal kurz wechseln. Ja. Okay, so. Gast. Wir haben eine Gast. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Langsam. Okay. Leider. Ach so. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen Kontext schaffen. Wir sind ja auf der Republika. Wir haben es, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt und senden hier live. Zwischendurch schießt Dennis immer noch Glitzerkonfetti. Und wir machen jetzt mal was. Warte halt auf den Moment, wo wir sehen, und so, Nils fertig ist mit dem Aufräumen, um dann nochmal drauf zu schießen. Und wir müssen ja auch mal was Lass machen. Lass doch was liegen, so. Was zur Republika passt, ja. Oh, das ist aber nicht. Genau. Das ist aber nicht gewünscht. Deshalb bringen wir jetzt mal so einen Werbeblock ein und überlassen dir mal das Feld, Werbung für deine ganzen Formate zu machen, die du gerade so raus. Für mein ganzes eine Format. Nee, zwei sind so. Ja, gut. Dann erzähl doch mal. Ja, das Bekannte ist wahrscheinlich Staatsbürgerkunde, der Podcast über das Leben in der DDR, den ich mit meinen Eltern zusammen gestartet habe und jetzt mit anderen Gästen auch fortführe. Was ist denn mit den Eltern geworden? Die gibt's noch. Ach so, gut. Aber wir haben ja schon mehrmals öffentlich festgestellt, dass wir jetzt auch nicht alle Themen abdecken können in unserer kleinen Dreier-Podcaster-Runde. Soll ja auch inhaltlich fundiert sein. Darf ich mal kurz Hörerfeedback geben? Fat-Week. Ja. Die Folgen mit deinen Eltern finde ich immer, und zwar ausnahmslos, besser als alle anderen. Das liegt woran? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist nur, ihr redet so, deine Mutter hat auch so einen wunderbar schönen Akzent. Viele Grüße an deine Eltern bitte. Das macht echt sehr viel Spaß, wenn ihr da zu dritt sitzt. Das mache ich. Das und über die DDR spricht. Das passt so schön zueinander und dieses auch immer wieder erwähnen, dass man jetzt so Sachen nicht erinnert und so. Es gibt einfach so, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist halt weniger formal, genau. Denke ich mal, weil wir uns halt schon länger kennen. Und ich fühle mich, und das muss ich jetzt mal echt, da muss man mal ein Riesenlob aussprechen, ich fühle mich mittlerweile so, als hätte ich begriffen, wie das Leben in der thüringischen Kleinstadt in den 70er und 80er Jahren funktioniert hat. Das finde ich echt super. So geht's mir auch, weil ich habe die ersten 10 Jahre jetzt nicht mehr so aktiv präsent und mir erschließt sich jetzt rückblickend viel mehr, was ich noch so bruchstückhaft erlebt habe, allein dadurch, dass meine Eltern das mal so ausführlich erzählt haben. Also mir geht's ähnlich. Wisst ihr übrigens, wie das heißt, diese Folgen, die nach dem Standardkonzept sind, wenn die anderen Folgen anders sind? Also die Standardfolgen? Folge 50? Nee, das sind die Monster of the Week-Folgen mit deinen Eltern. Hast du gerade seine Eltern Monster genannt? Ist das nicht das anders? Ist das nicht anders? Nee. Ist eher andersrum, oder? Ja, eher andersrum. Nee, genau. Nee. Nein. Seine Eltern und so. Er zusammen ja. Machen den roten Faden. Machen den roten Faden, ja, genau. Das ist die riesengroße an. Verschwörung. Ja. Und zwischendurch gibt es immer mal so Interviews. Monster of the Week heißt ja eigentlich die Standardfolgen. Nee. Auch wenn sie das mal anderes Monster haben. Ist auch egal. Aber das soll auf jeden Fall auch mit meinen Eltern noch weitergehen. Ich will sie auch nicht beleidigen. Nein, ich mag sie auch sehr. Aber ich sehe es auch so, dass das eigentlich so die Idee ist, wo der Podcast herkam und dass er da eigentlich auch jetzt nicht so weit weg von sollte. Sonst müsste das Format irgendwie anders sein. Aber vielleicht kannst du ja noch neue Eltern suchen. Ja, von anderen Leuten vielleicht. Ja, halt immer Eltern spenden. So. Ne? Aber klar, mit den externen Gästen redet man natürlich anders als mit seinen eigenen Eltern. Dann mache ich ja noch die Wandzeitung, da habe ich aber länger nichts gemacht, deswegen sage ich jetzt nur den Namen und kurzes Format. Das ist so ein kurzes Format, wo ich Tipps gebe, die mit der DDR zu tun haben. Was war denn so der Nummer 1 Schnaps in der Deutschen Demokratischen Republik? Habe ich jetzt mit 10 Jahren nicht so viel getrunken. Kurze Frage, war er aus Kartoffeln oder aus Korn? Ja, der war bestimmt... Ins Saalmikrofon bitte, ja genau. Ja. Ah, Heiko Linke ist noch im Raum sehr gut. Der Universalexperte. Können wir das Saalmikro auffahren? Nee, ein bisschen näher ran. Näher ran. Nordhäuser Doppelkorn und Goldkrone. Ah, sehr schön. Okay, das heißt Goldkrone ein Korn? War praktisch ein Kräuter, also ein brauner Schnaps. Also das, was man auf der Straße gefunden hat, destilliert. Nordhäuser Doppelkorn war ein klarer. Das war der gängige, den es immer gab. Gab's immer. Nordhäuser Doppelkorn gibt's heute auch noch, oder? Es ist der Vorteil, aus allem kannst du halt Alkohol brennen. Es schmeckt halt nur unterschiedlich gut. Es muss ja knallen, das ist der einzige Effekt. Es gibt sogar, es gibt YouTube-Kanal vom DDR-Museum, da wird auch die Frage erklärt, warum gab's Alkoholismus in der DDR? Ja, dann erklär mal, fass mal kurz zusammen. Ich hab's gesehen und vergessen zum Teil, aber es war wohl schon so, dass es relativ günstig dann auch zu erwerben war und Leute sich das dann auch gekauft haben und konsumiert haben. Das waren dann sozusagen, wie nannte man das in der DDR, wenn jemand nicht gearbeitet hat? Gab's nicht. Es gab ja das Recht und die Pflicht auf Arbeit. Ja, aber es gab ja schon ein paar Obdachlose auf der Straße. Du meinst Staatsrat? Oder? Es gab Obdachlose. Das lief dann, glaube ich, unter dem Schimpfwort Asoziale. Ach, ja. Asoziale, okay. Alles klar. Ich war mir nicht sicher, ob es Asoziale war oder... Und asoziale Elemente, glaube ich. Ja. Sehr, sehr schöne Formulierung. Und die wurden dann auch zur Arbeit geholt. Also klingelt's dann morgen und... Wir haben da was für Sie gefunden. Wir haben da heute Morgen lustigerweise auf dem Weg, Cornelius und ich, auf dem Weg zur U-Bahn noch drüber gesprochen. Ich wohne in so einem... Während Sie Kroketten aßen. Was man heutzutage so alten Neubau nennt. Ich wohne in einer Genossenschaftssiedlung, die halt irgendwie Ende der 50er Jahre in Ostberlin kurz vor Mauerstreifen gebaut wurde. Und da habt ihr auch mal eine tolle Folge gemacht darüber, wie man denn so in Genossenschaftswohnungen reinkam und dass man... Mit Arbeitsstunden. Genau, Arbeitsstunden, Eigenleistung erbringen musste und so. Und irgendwie kamen wir aber so zu dem Schluss auf diesem 5 Minuten Fußweg zur Arbeit. Also meine These war, wenn ich wüsste, ich ziehe jetzt in eine moderne Wohnung, was es ja damals war, ich ziehe jetzt in eine moderne Wohnung und weiß, ich bleibe da auch für die nächsten 30 Jahre, dann bin ich auch durchaus bereit, dafür meine Zeit zu opfern, um da mitzuhelfen, damit dann später die Miete sozusagen niedriger ist. Ich glaube, du hast ja gar nicht so viele Gedanken gemacht. Du musst es halt machen, weil sonst hast du die Wohnung nicht bekommen und hast das jetzt gar nicht so moralisch rechtfertigen müssen, ob das jetzt klar richtig ist, dass du da mitarbeitest oder klar, nicht. Damals schon, aber war es nicht bei dir so, dass einfach die ganzen Stasi-Beamten bei dir gewohnt haben, da in diesem Block? Da bin ich mir unsicher. Ach so. Mauerstreifen, man weiß nie so, wer in Mauernähe gewohnt hat. Ich finde das vertrauenswürdigsten. Bisschen verdächtig, aber ja, genau. Nee, aber was ich mir so gedacht habe, so, man könnte das ja auch sozusagen machen, um die Miete zu drücken heutzutage. Ja, ich finde, das ist ja gar nicht so ein doofes Konzept. Das ist natürlich damals, war das natürlich aus der Not heraus. Ja, es mussten einfach Arbeitskräfte da sein, die was miterledigen, und zwischendurch stand die Baustelle auch mal still, weil es gab keinen Nachschub oder so. Aber wenn man das irgendwie heutzutage auf die Mitglieder, die dann, heißt es ja heute nach dem neuen Genossenschaftsgesetz nicht mehr Genossen, sondern Mitglieder, dass die dann irgendwie Eigenleistung einbringen, um dann eine niedrigere Miete zu zahlen, weil meine These war, jemand, der die Schubkarre hin und her fährt, den braucht's halt immer. Aber geht man heute noch davon aus, dass man da 30 Jahre drin wohnt, wenn man da jetzt mithilft? Da sagt man doch, jetzt gucke ich erstmal, ob mir das gefällt, und wenn nicht, dann ziehe ich nach einem Jahr wieder aus. Ja, in der Stadt vielleicht nicht, aber es gibt ja auch so in Kleinstädten, und gibt es da durchaus auch. Da wohnt ja keiner mehr, außer mir. Du wohnst in einer Großstadt. Gut, okay. Aber ist gerade noch was dazu eingefallen. Es gab in den 90ern einen Supermarkt namens Allkauf. Da konnte man alles kaufen, auch Häuser. Also richtige ganze Häuser. Und die hießen Ausbauhaus. Da konnte man also so ein halb angefangenes Haus wohl kaufen und musste dann selber nochmal Hand anlegen. Also ein einfamilienfreistehendes Haus. Sehr interessant. Da gab es dann so Modulelemente und den Rest muss man selber machen. Also Hauslego. Hauslego, genau. Also muss man erstmal haben. Supermarkt, der alles verkauft bis hin zum Haus. Ich würde gerne, wenn ihr mir das nicht allzu übel nehmt, ernsthaft, noch einen sechsten Gast auf die Bühne holen. Dann und Martin entfernen lassen. Ja, wenn es nicht schlimm ist. Ja, und ich würde mal Katrin Rönnecke auf die Bühne bitten, denn ich habe da eine Frage, die ist ja auch auf unserer Party, offensichtlich, die sie uns mal doch zu beantworten hat, bevor wir dann den Sack hier mal zumachen. Guten Abend, Katrin. Hallo. Guten Abend. Du hast gestern zusammen mit der Fiona und mit dem Jörn. Schnaps, Moment. Vielen Dank. Schnapp, ach, möchtest du einen Schnaps? Oh Gott, mein Magen. Ich habe eine Ausrede, ich habe einen empfindlichen Magen. Okay. Aber dafür gestern sehr viel Sekt getrunken. Möchtest du Bier? Ja, okay. Ich meine, Sekt oder das ist schon nochmal. Möchtest du ein Bier? Ja. Ja, okay. Eher so Pilz, ein Bier, bitte. Pilz oder Helles? Ein Helles, bitte. Okay, ein Helles bitte für die Katrin. Für den Magen. Auf ADN, und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Thema, was für eine super Überleitung von mir, @diecutter. Da ist das Bier. Ja, danke schön. Haben wir einen Öffner? Ich hab hier. Wie war das? Oh, Party. Ja, jetzt bringe ich mal einen Partywitz. Und zwar, warte mal, ich hole mal meinen Schlüsselbund raus. Und nee, lass mal den Renke. Das ist der Witz jetzt. Und zwar habe ich hier einen Flaschenöffner. Der ist noch so leicht rot. Der ist von der SPD, oder? Ja, das ist ein SPD-Flaschenöffner, aber der Lack ist ab. So, und jetzt gebe ich die Flasche zurück, nachdem ich sie geöffnet habe. Du bist nicht mal würdig mit der Konfetti-Kanone. Nein, das ist ein furchtbar toller Party-Gag. So, ihr habt gestern einen Vortrag gehalten, das war die erste App.net und die Lesung, letzte wahrscheinlich. Lesung der Welt, genau. Und darauf wollte ich mal ein bisschen zu sprechen kommen. Denn ihr habt, was man so als Twitter-Lesung in den letzten Jahren schon des Öfteren mal irgendwie sehen konnte, wenn man denn wollte, gemacht auf der Bühne. Und dann passierte was? Dann passierte, also wir waren gerade fertig und dann kamen die Ersten zu uns vorgelaufen und meinten so, hier gerade kamen die Nachrichten rein, schaut mal, App.net ist tot, es ist gestorben, während ihr doch gelesen habt. Und Gott sei Dank war der Alkoholpegel dann schon hoch genug, aber also tatsächlich während unserer Lesung kam von App.net der offizielle Text raus, hier Leute, ist ein bisschen scheiße gelaufen, also die gute Nachricht ist, unsere Server werden alle weiterlaufen und sind bezahlt, die schlechte Nachricht ist, wir können leider unsere Leute nicht mehr bezahlen und müssen alle Festangestellten rausschmeißen und wir machen das jetzt Open Source und naja. So. Aber doch ein würdiger Abschluss für App.net, die Lesung. Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwie weitergeht, weil ich bin da ja tatsächlich aus Überzeugung und nicht so verlegenheitsmäßig, sondern das ist auch ein bisschen mein Zuhause geworden. Und noch ist es ja da. Also es ist ja, wie der gute Alf immer gesagt hat, es ist nichts vorbei, solange es nicht vorüber ist. Wir machen daraus einfach eine Genossenschaft auf app.net. Fände ich auch ein Modell, ja. Man selbst muss man aber, glaube ich, den Amerikanern erstmal erklären. Was eine Genossenschaft, die kennen das nicht, ne? Das Konzept. Ja, wir holen das einfach alles nach Deutschland, ist ja jetzt Open Source. Also man nennt das da, glaube ich, Kooperative. Und das funktioniert so ähnlich, aber nicht ganz gleich. Aber jetzt sind wir schon wieder zu sehr im Rechtlichen. Naja, ihr habt also app.net. Ja, vor allem das war so bitter, ne? Also die Idee, die ich hatte, überhaupt diese Schnapsidee zu haben, da eine Lesung draus zu machen, kam aus dem Gefühl, irgendwie wird app.net immer ruhiger und immer mehr Leute fallen weg, immer weniger Leute aus meiner Timeline posten tatsächlich was, es unterhalten sich immer die 10 Gleichen. Und dann habe ich überlegt, was haben die eigentlich gemacht, damit Twitter so gehypt wurde? Ah ja, Lesung. Ah ja, ich reiche meine app.net-Lesung bei der Republika ein. Und leider war es wahrscheinlich ein Jahr zu spät oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich, war es eine schöne Idee. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass das im nächsten Jahr nochmal passiert. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Der Besuch war leider etwas spärlich, wenn ich das so sagen darf. Aber, ja, ich werde auch noch Feedback an die Republika schreiben. Also es wurde uns nicht einmal vorher gesagt, dass alle unsere Zuhörer da mit Kopfhörern sitzen und wir nicht im Raum zu hören sind. Das ist ein bisschen blöd. Das war so ein generelles Problem. Es ging Leuten, die vor uns dran waren, noch schlechter. Die hatten einen Workshop in dem Raum, also wo Interaktivität eingeplant war mit den Leuten. Ah ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, das würde nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr nochmal kommen. Oder man weiß ja nicht, was so zwischendurch noch für Lesungen auf irgendwelchen komischen Konferenzen oder so ansteht. Das wäre ganz toll. Und ich muss auch sagen, das hat schon, als du dann erzählt hast, weswegen ihr das gemacht habt, damit das aus diesem eingeschlafenen irgendwie Vegetieren wieder rauskommt. Ich habe mir schon während der Lesung gedacht, eigentlich musst du viel mehr auf app.net posten, weil ich habe mich auch bei mir festgestellt, dass ich in den letzten Monaten immer mehr wieder zu Twitter zurückgefallen. Viele. Ja. Ja, war auch gestern Abend, als dann diese Nachricht kam, die erste Reaktion von vielen, ja sagt mal, seid ihr eigentlich auch alle auf Twitter, wie heißt ihr da? Und das ist natürlich der erste Schritt wieder zurück zum alten sozialen Netzwerk und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, ja als nächstes wird dann nicht mehr der Premium-Account bezahlt, sondern downgegradet und wer weiß, wie lange dann die Server noch stehen. Also ich hoffe wirklich, dass es abzuwenden ist, dass jetzt alle da wegrennen, weil noch ist es ja da. Ja. Und es ist ja auch cool. Es hat ja so viele Vorteile. Es hat ja einfach allein schon die 256 Zeichen. Und dann noch die ganzen Sachen, die drumherum gebaut sind, mit Feft und mit Pette und mit, wie sie alle heißen, Broadcast. Und der größte Vorteil ist ja, dass das, was man hochlädt, auch einem selber gehört. Weil man kauft sich ja mit dieser Mitgliedsgebühr, die man bezahlt, auch den Space ein. Das heißt, man hat wie viel Gigabyte? Ich weiß es gar nicht im Moment. Auf jeden 10? Fall 10, oder so, irgendwie sowas um den Dreh. Hat man auf jeden Fall am Platz. Ja. Und alles, was man da hochlädt, Bilder oder GIFs oder keine Ahnung was, das bleibt erstmal immer im eigenen Eigentum und Besitz. Und man tritt auch gar keine Rechte ab und da wird keine Werbung mitgemacht. Das ist ja schon gut. Und so kommen wir auch, finde ich, zu einem guten Schlusswort einer Party, denn am Ende ist es ja doch so, dass man um 3:30, 4 morgens in der Küche steht. Die klugen Gedanken äußert, sehr betrunken, über die Sterne philosophiert und wie weit das ganze Universum sich dann doch noch ausdehnen wird in Zukunft. Und man sagt auch, guck mal diesen Mond. Vor allem, wie man sich selber ausdehnen wird. Dafür, dass der 400.000 Kilometer weit von uns weg ist, ist der aber ziemlich groß. Und das finde ich eigentlich ein fast schönes Schlusswort oder eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Sendung und bedanke mich ganz herzlich bei allen Gästen, die so da waren. Das waren Sebastian Fiebrich, Ed Saumselig vom Textilvergehen Podcast, Ralf Stockmann und Claudia Krell von den Wikigeeks, Sven Sedivi, der hier Grafikmensch, ihr habt noch, der hat das der war auch ganz okay. Und Martin Fischer von der, Staatsbürgerkunde und Katrin Rönicke, die Kader von, du hast auch ganz viele Projekte. Ja, der beliebteste ist der Lila-Podcast, der feministische Podcast. Der beliebteste feministische Podcast in deutscher Sprache, sage ich immer. Also Der ist auch schön und den empfehle ich hiermit sehr stark weiter. Und ich spiele jetzt noch am Ende ein Lied und danach gehen wir alle nach Hause. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim 50. nächsten Mal. Folge 50. Vielen, vielen Dank. Die Party ist vorbei. Wir räumen jetzt auf. Macht's gut. Wow. Hey.